Gedankliche Vibration. Das Gesetz der Anziehung in der Gedankenwelt. Von William Walker Atkinson. Vorwort. Das Ich glaube des Autors. Ich glaube, dass der Geist des Menschen die größte aller Kräfte enthält, dass das Denken eine der größten Manifestationen von Energie ist. Ich glaube, dass der Mensch, der den Gebrauch der Gedankenkraft versteht, praktisch alles aus sich machen kann, was er will. Ich glaube, dass nicht nur der Körper der Kontrolle des Geistes unterworfen ist, sondern dass man auch die Umgebung, das Glück und die Umstände ändern kann, indem man positive Gedanken an die Stelle der negativen setzt. Ich weiß, dass die Einstellung »Ich kann und ich will« einen zu einem Erfolg führen wird, der dem Menschen, der sich auf der Ebene »Ich kann nicht« befindet, wie ein Wunder erscheinen wird. Ich glaube, dass Gedanken Dinge sind und dass das Gesetz der Anziehung in der Gedankenwelt genau das anzieht, was man sich wünscht oder fürchtet. Ich glaube an das Evangelium der Arbeit. Ich glaube sowohl an das Ich tue als auch an das Ich bin. Ich weiß, dass der Mensch, der die Macht des Geistes nutzt und diese Macht in die Tat umsetzt, so sicher und beständig zum Erfolg gelangen wird, wie der Pfeil aus dem Bogen eines geübten Bogenschützen. Ich glaube an die Bruderschaft der Menschen. Ich glaube daran, freundlich zu sein. Ich bin dafür, dass sich jeder um seine eigenen Angelegenheiten kümmert und allen anderen das gleiche Privileg zugesteht. Ich glaube, dass wir kein Recht haben zu verurteilen. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich glaube, dass derjenige, der hasst, ein Mörder ist, dass derjenige, der begehrt, ein Dieb ist, dass derjenige, der begehrt, ein Ehebrecher ist, dass der Kern eines Verbrechens in seinem Begehren liegt. Wenn wir das sehen und in unser eigenes Herz schauen, wie können wir dann verurteilen? Ich glaube, dass das Böse nur Unwissenheit ist. Ich glaube, dass alles zu wissen bedeutet, alles zu vergeben. Ich glaube, dass in jedem Menschen das Gute steckt. Helfen wir ihm, es zu offenbaren. Ich glaube an die absolute Gleichheit von Mann und Frau. Manchmal denke ich, dass die Chancen leicht zugunsten der Frau stehen. Ich glaube an die Heiligkeit von Sex. Aber ich glaube auch, dass sich Sex auf der spirituellen und mentalen Ebene ebenso manifestiert wie auf der physischen. Und ich glaube, dass für den Reinen alle Dinge rein sind. Ich glaube, dass der Mensch unsterblich ist, dass das wahre Selbst der Geist ist, der Verstand und Körper als seine Werkzeuge benutzt und sich je nach Eignung der Werkzeuge manifestiert. Ich glaube, dass der Mensch rasch in eine neue Bewusstseinsebene hineinwächst, in der er sich selbst so erkennen wird, wie er ist. Er wird das Ich Bin, das Etwas im Inneren, erkennen. Ich glaube, dass es eine unendliche Macht in und aus allen Dingen gibt. Ich glaube, dass wir, obwohl wir heute nur eine schwache Vorstellung von dieser Macht haben, sie immer besser begreifen und mit ihr in Kontakt kommen werden. Schon jetzt haben wir flüchtige Einblicke in ihre Existenz, ein momentanes Bewusstsein des Einsseins mit dem Absoluten. Ich glaube, dass das größte Glück darin besteht, dem Absolventen gegenüber die Haltung des vertrauensvollen Kindes beizubehalten, das keinen Zweifel an der Liebe der Eltern, keinen Zweifel an ihrer Weisheit verspürt, seine kleine Hand in die der Eltern legt und sagt: »Führe du mich weiter.« Ich glaube, dass derjenige, der gegenüber dem Absoluten das Vertrauen des Babys spürt, das sein kleines, müdes Köpfchen an die Brust der Mutter legt, sich auch des zärtlichen Gegendrucks bewusst sein wird, wenn das Baby ein wenig näher an das Herz der Mutter gezogen wird. William Walker Atkinson. Kapitel 1. das Gesetz der Anziehung in der gedanklichen Welt. Das Universum wird vom Gesetz regiert, einem großen Gesetz. Seine Erscheinungsformen sind vielfältig, aber vom letzten her gesehen gibt es nur ein Gesetz. Wir sind mit einigen seiner Erscheinungsformen vertraut, aber wir wissen fast gar nichts über bestimmte andere. Dennoch lernen wir jeden Tag ein wenig mehr. Der Schleier wird allmählich gelüftet. Wir sprechen gelehrt über das Gesetz der Gravitation, ignorieren aber die ebenso wunderbare Manifestation, das Gesetz der Anziehung in der Gedankenwelt. Wir sind vertraut mit dieser wunderbaren Manifestation des Gesetzes, das die Atome, aus denen die Materie besteht, anzieht und zusammenhält. Wir erkennen die Macht des Gesetzes, das Körper zur Erde zieht, das die kreisenden Welten an ihrem Platz hält. Aber wir verschließen unsere Augen vor dem mächtigen Gesetz, das die Dinge, die wir wünschen oder fürchten, zu uns zieht, das unser Leben ausmacht oder trübt. Wenn wir erkennen, dass Gedanken eine Kraft, eine Manifestation von Energie sind, die eine magnetische Anziehungskraft besitzt, werden wir beginnen, das Warum und Wieso vieler Dinge zu verstehen, die uns bisher dunkel erschienen. Es gibt kein Studium, das den Studenten so gut für seine Zeit und Mühe entschädigt, wie das Studium der Wirkungsweise dieses mächtigen Gesetzes der Gedankenwelt, des Gesetzes der Anziehung. Wenn wir denken, senden wir Schwingungen einer feinen ätherischen Substanz aus, die ebenso real sind wie die Schwingungen, die Licht, Wärme, Elektrizität und Magnetismus manifestieren. Dass diese Schwingungen für unsere fünf Sinne nicht sichtbar sind, ist kein Beweis dafür, dass sie nicht existieren. Ein starker Magnet sendet Schwingungen aus und übt eine Kraft aus, die ausreicht, um ein 100 Pfund schweres Stück Stahl an sich zu ziehen. Aber wir können die mächtige Kraft weder sehen, schmecken, riechen, hören noch fühlen. Diese Gedankenschwingungen können ebenfalls weder gesehen, geschmeckt, gerochen, gehört, noch auf gewöhnliche Weise gefühlt werden, obwohl es Fälle von Personen gibt, die für psychische Eindrücke besonders empfindlich sind und starke Gedankenwellen wahrgenommen haben. Und sehr viele von uns können bezeugen, dass wir die Gedankenschwingungen anderer deutlich gespürt haben, sowohl in der Gegenwart des Senders als auch aus der Ferne. Telepathie und verwandte Phänomene sind keine leeren Träume. Licht und Wärme äußern sich durch Schwingungen von weitaus geringerer Intensität als die des Gedankens, aber der Unterschied besteht nur in der Schwingungsgeschwindigkeit. Die Annalen der Wissenschaft werfen ein interessantes Licht auf diese Frage. Professor Elisha Gray, ein bedeutender Wissenschaftler, sagt in seinem kleinen Buch »The Miracles of Nature«: Der Gedanke, dass es Schallwellen gibt, die kein menschliches Ohr hören kann, und Farbwellen des Lichts, die kein Auge sehen kann, bietet viel Stoff für Spekulationen. Der lange, dunkle, geräuschlose Raum zwischen 40.000 und 400 Billionen Schwingungen pro Sekunde und der unendliche Bereich jenseits von 700 Billionen Schwingungen pro Sekunde, wo das Licht aufhört, im Universum der Bewegung, macht es möglich, sich in Spekulationen zu ergehen. M.M. Williams sagt in seinem Werk mit dem Titel »Short Chapters in Science«: Es gibt keine Abstufung zwischen den schnellsten Wellen oder Erschütterungen, die unsere Empfindung von Schall hervorrufen, und den langsamsten, die unsere Empfindungen von sanfter Wärme hervorrufen. Dazwischen klafft eine riesige Lücke, die groß genug ist, um eine weitere Welt der Bewegung einzuschließen, die zwischen unserer Welt des Schalls und unserer Welt der Wärme und des Lichts liegt. Und es gibt keinen guten Grund für die Annahme, dass die Materie zu einer solchen Zwischentätigkeit nicht fähig ist oder dass eine solche Tätigkeit nicht zu Zwischensensationen führen kann, vorausgesetzt, es gibt Organe, die ihre Bewegungen aufnehmen und wahrnehmen. Ich führe die eben genannten Autoritäten nur an, um ihnen Denkanstöße zu geben, nicht um zu versuchen, ihnen die Tatsache zu beweisen, dass Gedankenschwingungen existieren. Die letztgenannte Tatsache ist zur Zufriedenheit zahlreicher Forscher auf diesem Gebiet nachgewiesen worden, und ein wenig Nachdenken wird ihnen zeigen, dass sie mit ihren eigenen Erfahrungen übereinstimmt. Wir hören oft die bekannte Aussage der Mentalwissenschaft: Gedanken sind Dinge. Und wir wiederholen diese Worte, ohne uns der Bedeutung dieser Aussage bewusst zu werden. Wenn wir den Wahrheitsgehalt der Aussage und die natürlichen Konsequenzen der dahinterstehenden Wahrheit vollständig begreifen würden, müssten wir viele Dinge verstehen, die uns dunkel erschienen sind, und wären in der Lage, die wunderbare Kraft, die Gedankenkraft, genau so zu nutzen, wie wir jede andere Manifestation von Energie nutzen. Wie ich schon sagte, setzen wir durch unser Denken Schwingungen von sehr hohem Ausmaß in Gang. Aber genauso real wie die Schwingungen von Licht, Wärme, Schall und Elektrizität. Und wenn wir die Gesetze verstehen, die die Erzeugung und Übertragung dieser Schwingungen regeln, werden wir in der Lage sein, sie in unserem täglichen Leben zu nutzen. Genauso wie wir es mit den bekannteren Formen der Energie tun. Dass wir diese Schwingungen nicht sehen, hören, wiegen oder messen können, ist kein Beweis dafür, dass sie nicht existieren. Es gibt Schallwellen, die kein menschliches Ohr wahrnehmen kann, obwohl einige von ihnen zweifellos vom Ohr einiger Insekten registriert werden und andere von empfindlichen wissenschaftlichen Instrumenten, die vom Menschen erfunden wurden, aufgefangen werden. Dennoch gibt es eine große Kluft zwischen den Tönen, die vom empfindlichsten Instrument registriert werden, und der Grenze, die der menschliche Verstand durch Analogieschlüsse als Grenzlinie zwischen Schallwellen und einigen anderen Formen von Schwingungen erkennt. Und es gibt Lichtwellen, die das menschliche Auge nicht wahrnimmt, von denen einige von empfindlicheren Instrumenten erkannt werden können, und viele andere, die so fein sind, dass das Instrument noch nicht erfunden wurde, das sie erkennen kann, obwohl jedes Jahr Verbesserungen gemacht werden und das unerforschte Feld allmählich verkleinert wird. Wenn neue Instrumente erfunden werden, werden neue Schwingungen von ihnen registriert. Und doch waren die Schwingungen vor der Erfindung des Instruments genauso real wie danach. Angenommen, wir hätten keine Instrumente, um den Magnetismus zu registrieren. Man könnte berechtigt sein, die Existenz dieser mächtigen Kraft zu leugnen, weil man sie nicht schmecken, fühlen, riechen, hören, sehen, wiegen oder messen kann. Und doch würde der mächtige Magnet immer noch Kraftwellen aussenden, die ausreichen, um Stahlstücke mit einem Gewicht von Hunderten von Pfund an sich zu ziehen. Jede Form der Schwingung erfordert eine eigene Form von Instrumenten zur Registrierung. Gegenwärtig scheint das menschliche Gehirn das einzige Instrument zu sein, das in der Lage ist, Gedankenwellen zu registrieren. Obwohl Okkultisten sagen, dass Wissenschaftler in diesem Jahrhundert einen Apparat erfinden werden, der fein genug ist, um solche Eindrücke zu erfassen und zu registrieren. Und nach den gegenwärtigen Anzeichen sieht es so aus, als ob die genannte Erfindung jederzeit erwartet werden könnte. Der Bedarf ist vorhanden und wird zweifellos bald gedeckt werden. Aber diejenigen, die auf dem Gebiet der praktischen Telepathie experimentiert haben, brauchen keinen weiteren Beweis als die Ergebnisse ihrer eigenen Experimente. Wir senden ständig Gedanken von größerer oder geringerer Intensität aus und wir ernten die Ergebnisse dieser Gedanken. Unsere Gedankenwellen beeinflussen nicht nur uns selbst und andere, sondern sie haben auch eine Anziehungskraft. Sie ziehen die Gedanken anderer, Dinge, Umstände, Menschen oder Glück an, die dem Charakter des Gedankens entsprechen, der in unserem Geist vorherrscht. Gedanken der Liebe ziehen die Liebe anderer an. Umstände und Umgebung, die mit dem Gedanken übereinstimmen. Menschen, die den gleichen Gedanken haben. Gedanken des Zorns, des Hasses, des Neides, der Bosheit und der Eifersucht werden die üble Brut verwandter Gedanken, die aus dem Geist anderer hervorgehen, zu uns ziehen. Umstände, in denen wir aufgefordert werden, diese abscheulichen Gedanken zu manifestieren und sie ihrerseits von anderen empfangen werden. Menschen, die Unharmonie manifestieren werden und so weiter. Ein starker Gedanke oder ein lang anhaltender Gedanke wird uns zum Anziehungspunkt für die entsprechenden Gedankenwellen anderer machen. Gleiches zieht Gleiches an in der Gedankenwelt. Wie ihr sät, so werdet ihr ernten. Vögel einer Feder scharen sich in der Gedankenwelt zusammen. Flüche wie Hühner kommen nach Hause und bringen ihre Freunde mit. Der Mann oder die Frau, der oder die von Liebe erfüllt ist, sieht die Liebe von allen Seiten und zieht die Liebe der anderen an. Der Mann, der Hass in seinem Herzen hat, bekommt so viel Hass, wie er ertragen kann. Der Mann, der an Kampf denkt, stößt in der Regel auf alle Kämpfe, die er will, bevor er durchkommt. Und so geht es. Jeder bekommt, was er über die drahtlose Telegraphie des Verstandes fordert. Der Mann, der morgens mürrisch aufsteht, schafft es in der Regel, die ganze Familie in die gleiche Stimmung zu versetzen, bevor das Frühstück vorbei ist. Die nörgelnde Frau findet im Laufe des Tages meist genug, um ihre Nörgelneigung zu befriedigen. Die Sache mit der gedanklichen Anziehung ist eine ernste Sache. Wenn Sie einmal darüber nachdenken, werden Sie sehen, dass der Mensch wirklich seine eigene Umgebung schafft, auch wenn er andere dafür verantwortlich macht. Ich habe Menschen gekannt, die dieses Gesetz verstanden haben, die einen positiven, ruhigen Gedanken hatten und von der Unharmonie um sie herum absolut unberührt waren. Sie waren wie das Gefäß, aus dem das Öl auf das aufgewühlte Wasser gegossen worden war. Sie ruhten sicher und ruhig, während der Sturm um sie herum tobte. Man ist den unsteten Stürmen der Gedanken nicht mehr ausgeliefert, wenn man die Wirkungsweise des Gesetzes gelernt hat. Wir haben das Zeitalter der physischen Kraft hinter uns gelassen, sind in das Zeitalter der intellektuellen Überlegenheit übergegangen und betreten nun ein neues und fast unbekanntes Gebiet, das der psychischen Kraft. Dieses Energiefeld hat seine eigenen Gesetze, ebenso wie die anderen. Und wir sollten uns mit ihnen vertraut machen, sonst werden wir an die Wand gedrängt, wie die Unwissenden auf den Ebenen der Anstrengung. Ich werde mich bemühen, Ihnen die großen zugrunde liegenden Prinzipien dieses neuen Energiefeldes, das sich vor uns auftut, deutlich zu machen, damit Sie in der Lage sind, diese große Kraft zu nutzen und sie für legitime und würdige Zwecke einzusetzen, so wie die Menschen heute Dampf, Elektrizität und andere Formen der Energie nutzen. Kapitel 2: Gedankenwellen und ihr Reproduktionsprozess. Wie ein ins Wasser geworfener Stein erzeugt der Gedanke Wellen, die sich über den großen Ozean der Gedanken ausbreiten. Es gibt jedoch einen Unterschied. Die Wellen auf dem Wasser bewegen sich nur auf einer ebenen Ebene in alle Richtungen, während sich die Gedankenwellen von einem gemeinsamen Zentrum aus in alle Richtungen bewegen, so wie die Strahlen der Sonne. So wie wir hier auf der Erde von einem großen Luftmeer umgeben sind, so sind wir von einem großen Meer des Geistes umgeben. Unsere Gedankenwellen bewegen sich durch diesen riesigen geistigen Äther und dehnen sich, wie ich erklärt habe, in alle Richtungen aus, wobei ihre Intensität je nach der zurückgelegten Entfernung etwas abnimmt, und zwar aufgrund der Reibung, die dadurch entsteht, dass die Wellen mit dem großen Körper des Geistes in Berührung kommen, der uns von allen Seiten umgibt. Diese Gedankenwellen haben andere Eigenschaften, die sich von den Wellen auf dem Wasser unterscheiden. Sie haben die Eigenschaft, sich selbst zu reproduzieren. In dieser Hinsicht ähneln sie eher Schallwellen als Wellen auf dem Wasser. So wie ein Geigenton das dünne Glas in Schwingung versetzt und zum Singen bringt, so wird ein starker Gedanke dazu neigen, ähnliche Schwingungen in den Gemütern zu erwecken, die darauf eingestimmt sind, ihn zu empfangen. Viele der verirrten Gedanken, die zu uns kommen, sind nur Reflexionen oder Antwortschwingungen auf einen starken Gedanken, der von einem anderen ausgesandt wurde. Aber wenn unser Geist nicht darauf eingestimmt ist, sie zu empfangen, wird der Gedanke uns wahrscheinlich nicht beeinflussen. Wenn wir hohe und große Gedanken denken, erhält unser Geist einen bestimmten Grundton, der dem Charakter der Gedanken entspricht, die wir gedacht haben. Und wenn dieser Grundton einmal etabliert ist, werden wir dazu neigen, die Schwingungen anderer Gemüter aufzufangen, die auf denselben Gedanken ausgerichtet sind. Wenn wir uns andererseits angewöhnen, Gedanken mit entgegengesetztem Charakter zu denken, werden wir schon bald das Echo der niederen Gedanken sein, die von den Gedanken Tausender ausgehen, die in die gleiche Richtung denken. Wir sind größtenteils das, was wir uns selbst gedacht haben, wobei das Gleichgewicht durch den Charakter der Suggestionen und Gedanken der anderen repräsentiert wird, die uns entweder direkt durch verbale Suggestionen oder telepathisch durch solche Gedankenwellen erreicht haben. Unsere allgemeine geistige Haltung bestimmt jedoch den Charakter der Gedankenwellen, die wir von anderen erhalten, ebenso wie den Charakter der Gedanken, die von uns selbst ausgehen. Wir empfangen nur solche Gedanken, die mit unserer allgemeinen geistigen Einstellung übereinstimmen. Die Gedanken, die nicht mit ihr übereinstimmen, beeinflussen uns nur sehr wenig, da sie keine Reaktion in uns hervorrufen. Ein Mensch, der fest an sich selbst glaubt und eine positive, starke geistige Einstellung von Zuversicht und Entschlossenheit beibehält, lässt sich nicht von den negativen Gedanken der Entmutigung und des Scheiterns beeinflussen, die von anderen Menschen ausgehen, in denen diese Eigenschaften vorherrschen. Gleichzeitig verstärken diese negativen Gedanken, wenn sie einen Menschen erreichen, dessen geistige Einstellung auf einer niedrigen Tonlage liegt, seinen negativen Zustand und schüren das Feuer, das seine Kraft verzehrt. Oder, wenn Sie dieses Bild vorziehen, dienen dazu, das Feuer seiner Energie und Aktivität weiter zu ersticken. Wir ziehen die Gedanken anderer, die die gleiche Denkweise haben, zu uns heran. Der Mensch, der an Erfolg denkt, wird dazu neigen, sich mit den Gedanken anderer, die ebenso denken, in Einklang zu bringen, und sie werden ihm helfen, und er ihnen. Der Mensch, der es zulässt, dass sein Geist ständig bei Gedanken des Scheiterns verweilt, bringt sich in engen Kontakt mit dem Geist anderer, Versager, und jeder wird dazu neigen, den anderen noch mehr herunterzuziehen. Der Mensch, der glaubt, alles sei böse, wird viel Böses sehen und mit anderen in Kontakt kommen, die seine Theorie zu bestätigen scheinen. Und der Mensch, der in allem und jedem das Gute sucht, wird wahrscheinlich die Dinge und Menschen zu sich ziehen, die seinem Denken entsprechen. Wir sehen im Allgemeinen das, wonach wir suchen. Sie werden diesen Gedanken deutlicher vor Augen haben, wenn Sie an die drahtlosen Marconi-Instrumente denken, die die Schwingungen nur von dem sendenden Instrument empfangen, das auf dieselbe Tonart eingestimmt ist, während andere Telegramme in unmittelbarer Nähe durch die Luft gehen, ohne das Instrument zu beeinflussen. Das gleiche Gesetz gilt für die Vorgänge des Denkens. Wir empfangen nur das, was unserer geistigen Einstimmung entspricht. Wenn wir entmutigt wurden, können wir sicher sein, dass wir in eine negative Tonart gefallen sind und nicht nur von unseren eigenen Gedanken beeinflusst wurden, sondern auch die zusätzlichen deprimierenden Gedanken ähnlichen Charakters empfangen haben, die ständig von den Köpfen anderer Unglücklicher ausgesandt werden, die das Gesetz der Anziehung in der Gedankenwelt noch nicht gelernt haben. Und wenn wir uns gelegentlich zu Höhen des Enthusiasmus und der Energie erheben, wie schnell spüren wir den Zustrom der mutigen, kühnen, energischen, positiven Gedanken, die von den lebenden Männern und Frauen der Welt ausgesandt werden. Wir erkennen dies ohne große Mühe, wenn wir in persönlichen Kontakt mit Menschen kommen und ihre Schwingungen spüren, je nachdem, ob sie bedrückend oder belebend sind. Aber das gleiche Gesetz wirkt auch, wenn wir nicht in ihrer Gegenwart sind, wenn auch weniger stark. Der Geist hat viele Tonhöhen, die von der höchsten positiven Note bis zur tiefsten negativen Note reichen, mit vielen Noten dazwischen, deren Tonhöhe je nach Abstand zum positiven oder negativen Extremwert variiert. Wenn Ihr Geist positiv arbeitet, fühlen Sie sich stark, beschwingt, fröhlich, glücklich, zuversichtlich und mutig und sind in der Lage, Ihre Arbeit gut zu erledigen, Ihre Absichten zu verwirklichen und auf Ihrem Weg zum Erfolg voranzukommen. Sie senden starke, positive Gedanken aus, die auf andere einwirken und sie veranlassen, mit ihnen zusammenzuarbeiten oder ihrer Führung zu folgen, je nach ihrem eigenen geistigen Grundton. Wenn Sie auf dem extrem negativen Ende der mentalen Klaviatur spielen, fühlen Sie sich deprimiert, schwach, passiv, dumpf, ängstlich, feige. Und Sie finden sich selbst unfähig, Fortschritte zu machen oder Erfolg zu haben. Und Ihre Wirkung auf andere ist praktisch gleich null. Sie lassen sich von anderen leiten, anstatt Sie zu leiten, und werden von positiveren Personen als menschliche Fußmatte oder Fußball benutzt. Bei manchen Menschen scheint das positive Element zu überwiegen, während bei anderen die negative Qualität stärker ausgeprägt zu sein scheint. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Grade von Positivität und Negativität, und B kann für A negativ und für C positiv sein. Wenn sich zwei Menschen zum ersten Mal treffen, gibt es im Allgemeinen einen stillen mentalen Konflikt, in dem ihr jeweiliger Verstand ihre Qualität der Positivität testet und ihre relative Position zueinander festlegt. Dieser Prozess mag in vielen Fällen unbewusst sein, aber er findet dennoch statt. Die Anpassung erfolgt oft automatisch, aber gelegentlich ist der Kampf so scharf, die Kontrahenten sind so gut aufeinander abgestimmt, dass sich die Angelegenheit in das Bewusstsein der beiden Menschen drängt. Manchmal sind sich beide Parteien in ihrem Grad der Positivität so ähnlich, dass sie sich geistig praktisch nicht verständigen können. Sie kommen nie wirklich miteinander aus und entweder stoßen sie sich gegenseitig ab und trennen sich, oder sie bleiben in ständigem Streit und Gezänk zusammen. Wir sind positiv oder negativ zu jedem, mit dem wir in Beziehung stehen. Wir können positiv zu unseren Kindern, unseren Mitarbeitern und Angehörigen sein, aber wir sind gleichzeitig negativ zu anderen, denen wir unterlegen sind oder denen wir erlaubt haben, sich über uns zu behaupten. Natürlich kann etwas passieren. Und wir werden plötzlich positiver als der Mann oder die Frau, denen gegenüber wir bisher negativ eingestellt waren. Wir sehen häufig Fälle dieser Art. Und wenn das Wissen um diese geistigen Gesetze allgemeiner wird, werden wir viele weitere Fälle erleben, in denen sich Menschen durchsetzen und ihre neu gewonnene Macht nutzen. Aber denken Sie daran, dass Sie die Macht besitzen, den Grundton Ihres Geistes durch eine Willensanstrengung auf eine positive Tonlage zu heben. Und natürlich ist es ebenso wahr, dass Sie sich durch Unachtsamkeit oder einen schwachen Willen erlauben können, in eine tiefe, negative Tonlage zu fallen. Es gibt mehr Menschen auf der negativen Gedankenebene als auf der positiven Ebene. Und folglich sind in unserer geistigen Atmosphäre mehr negative Gedankenschwingungen am Werk. Aber zum Glück für uns wird dies durch die Tatsache ausgeglichen, dass ein positiver Gedanke unendlich viel mächtiger ist als ein negativer. Und wenn wir uns durch Willenskraft auf eine höhere mentale Ebene erheben, können wir die deprimierenden Gedanken ausschließen und die Schwingungen aufnehmen, die unserer veränderten mentalen Einstellung entsprechen. Dies ist eines der Geheimnisse der Affirmationen und Autosuggestionen, die von den verschiedenen Schulen der Mental Science und anderen New Thought-Kulten verwendet werden. Affirmationen an sich haben keinen besonderen Wert, aber sie dienen einem zweifachen Zweck. Erstens, sie neigen dazu, neue geistige Einstellungen in uns zu etablieren und wirken wunderbar in Richtung Charakterbildung, die Wissenschaft der Umgestaltung unserer Selbst. Und zweitens, sie neigen dazu, den geistigen Grundton zu erhöhen, sodass wir von den positiven Gedankenwellen anderer, die sich auf der gleichen Gedankenebene befinden, profitieren können. Unabhängig davon, ob wir an sie glauben oder nicht, machen wir ständig Beteuerungen. Der Mensch, der behauptet, dass er etwas tun kann und wird, und es ernsthaft beteuert, entwickelt in sich die Qualitäten, die dem guten Gelingen dieser Sache förderlich sind, und stellt gleichzeitig seinen Geist auf die richtige Tonart ein, um alle Gedankenwellen zu empfangen, die ihm bei der Ausführung helfen können. Wenn man dagegen sagt und fühlt, dass man scheitern wird, wird man die Gedanken, die aus dem eigenen Unterbewusstsein kommen und ihm helfen sollen, ersticken und sich gleichzeitig mit den Versagensgedanken der Welt in Einklang bringen. Und von letzteren gibt es eine Menge, das kann ich Ihnen sagen. Lassen Sie sich nicht von den negativen Gedanken der Menschen um Sie herum beeinflussen. Erheben Sie sich in die oberen Kammern Ihrer geistigen Behausung, und stellen Sie sich auf eine starke Tonlage ein, die weit über den Schwingungen der unteren Gedankenebenen liegt. Dann sind Sie nicht nur immun gegen Ihre negativen Schwingungen, sondern stehen auch in Kontakt mit der großen Menge starker, positiver Gedanken, die von den Menschen Ihrer eigenen Entwicklungsebene kommen. Mein Ziel wird es sein, Sie im richtigen Gebrauch von Gedanken und Willen anzuleiten und zu schulen, damit Sie sich selbst gut im Griff haben und in der Lage sind, in jedem Moment, in dem Sie es für nötig halten, die positive Tonart zu treffen. Es ist nicht notwendig, bei jeder Gelegenheit den extremen Ton zu treffen. Der bessere Plan ist, sich in einer angenehmen Tonart zu halten, ohne sich zu sehr anzustrengen, und die Mittel zur Verfügung zu haben, mit denen man die Tonhöhe sofort erhöhen kann, wenn es die Gelegenheit erfordert. Mit diesem Wissen sind Sie nicht der Gnade der alten automatischen Aktion des Verstandes ausgeliefert, sondern können Sie gut unter Ihrer eigenen Kontrolle haben. Die Entwicklung des Willens ist ähnlich wie die Entwicklung eines Muskels. Eine Sache der Übung und der allmählichen Verbesserung. Am Anfang kann es mühsam sein, aber mit jedem Versuch wird man stärker, bis die neue Stärke wirklich und dauerhaft wird. Viele von uns haben sich durch plötzliche Aufforderungen oder Notfälle positiv verändert. Wir haben die Angewohnheit, uns aufzurichten, wenn es die Situation erfordert. Aber durch kluges Üben werden sie so gestärkt werden, dass ihr gewohnheitsmäßiger Zustand dem Stadium des Ansporns entspricht. Und dann, wenn Sie es für notwendig halten, den Ansporn anzuwenden, werden Sie in der Lage sein, ein Stadium zu erreichen, von dem Sie jetzt noch nicht einmal träumen können. Verstehen Sie mich nicht so, dass ich eine ständige Hochspannung befürworte. Das ist überhaupt nicht wünschenswert. Nicht nur, weil es Sie zu sehr belasten würde, sondern auch, weil Sie es für wünschenswert halten, die Spannung von Zeit zu Zeit abzubauen und empfänglich zu werden, damit Sie Eindrücke aufnehmen können. Es ist gut, sich entspannen zu können und einen gewissen Grad an Empfänglichkeit anzunehmen, weil man weiß, dass man immer in der Lage ist, nach Belieben in den positiveren Zustand zurückzufallen. Der gewohnheitsmäßig stark positiv eingestellte Mensch verliert viel Vergnügen und Erholung. Positiv meint, sie geben Äußerungen ab. Rezeptiv meint, sie nehmen Eindrücke auf. Positiv sind sie ein Lehrer, rezeptiv ein Schüler. Es ist nicht nur eine gute Sache, ein guter Lehrer zu sein, sondern es ist auch sehr wichtig, manchmal ein guter Zuhörer zu sein. Kapitel 3 – Ein Gespräch über den Geist. Der Mensch hat nur einen Verstand. aber er hat viele geistige Fähigkeiten, wobei jede Fähigkeit in der Lage ist, entlang zweier verschiedener Linien der geistigen Anstrengung zu funktionieren. Es gibt keine klaren Trennlinien zwischen den beiden verschiedenen Funktionen eines Vermögens, sondern sie gehen ineinander über wie die Farben des Spektrums. Eine aktive Anstrengung eines beliebigen Geistesvermögens ist das Ergebnis eines direkten Impulses, der zum Zeitpunkt der Anstrengung gegeben wird. Eine passive Anstrengung eines beliebigen Geistesvermögens ist das Ergebnis entweder einer vorangegangenen aktiven Anstrengung desselben Geistes, einer aktiven Anstrengung eines anderen Geistes im Sinne einer Suggestion, von Gedankenschwingungen aus dem Geist eines anderen oder von Gedankenimpulsen eines Vorfahren, die durch die Gesetze der Vererbung weitergegeben werden. Die aktive Bemühung ist neugeboren, frisch aus der Minze, während die passive Bemühung erst vor kurzem entstanden ist und in der Tat oft das Ergebnis von Schwingungsimpulsen ist, die in längst vergangenen Zeiten vermittelt wurden. Das aktive Streben geht seinen eigenen Weg, indem es die hinderlichen Reben beiseite streicht und die Steine aus dem Weg räumt, die es behindern. Die passive Bemühung reist entlang des ausgetretenen Pfades. Ein Gedanken- oder Bewegungsimpuls, der ursprünglich durch eine aktive Anstrengung des Vermögens hervorgerufen wurde, kann durch fortgesetzte Wiederholung oder Gewohnheit zu einer strikten Automatik werden, wobei der Impuls, der ihm durch die wiederholte aktive Anstrengung gegeben wird, eine starke Dynamik entwickelt, die ihn auf passiven Bahnen weiterträgt, bis er durch eine andere aktive Anstrengung gestoppt oder seine Richtung durch dieselbe Ursache geändert wird. Andererseits können Gedanken- oder Bewegungsimpulse, die auf passiver Ebene fortgesetzt werden, durch eine aktive Anstrengung beendet oder korrigiert werden. Die aktive Funktion erschafft, verändert oder vernichtet. Die passive Funktion führt die ihr von der aktiven Funktion übertragene Arbeit fort und befolgt Befehle und Vorschläge. Die aktive Funktion erzeugt die Gedanken- oder Bewegungsgewohnheit und verleiht ihr die Schwingungen, die sie danach auf den passiven Linien weiterführen. Die aktive Funktion hat auch die Macht, Schwingungen auszusenden, die den Schwung der Gedanken- oder Bewegungsgewohnheit neutralisieren. Sie ist auch in der Lage, eine neue Gedanken- oder Bewegungsgewohnheit mit stärkeren Schwingungen auszulösen, die den ersten Gedanken oder die erste Bewegung überwindet und absorbiert und durch die neue ersetzt. Alle Gedanken oder Bewegungsimpulse, die sich einmal auf den Weg gemacht haben, schwingen so lange in passiven Bahnen, bis sie durch nachfolgende Impulse, die von der aktiven Funktion oder einer anderen steuernden Kraft vermittelt werden, korrigiert oder beendet werden. Das Fortbestehen des ursprünglichen Impulses verleiht ihm Schwung und Kraft und macht seine Korrektur oder Beendigung schwieriger. So erklärt sich das, was man die Kraft der Gewohnheit nennt. Ich denke, dass dies von denjenigen leicht verstanden werden kann, die darum gekämpft haben, eine Gewohnheit zu überwinden, die leicht erworben worden war. Das Gesetz gilt sowohl für gute als auch für schlechte Gewohnheiten. Die Moral ist offensichtlich. Mehrere geistige Fähigkeiten wirken oft zusammen, um eine einzige Manifestation hervorzubringen. Eine zu erledigende Aufgabe kann die kombinierte Ausübung mehrerer Fähigkeiten erfordern, von denen sich einige durch aktive und andere durch passive Anstrengung manifestieren können. Die Begegnung mit neuen Bedingungen, neuen Problemen, erfordert die Ausübung der aktiven Anstrengung, während ein vertrautes Problem oder eine vertraute Aufgabe leicht durch die passive Anstrengung ohne die Unterstützung seines unternehmungslustigeren Bruders bewältigt werden kann. In der Natur gibt es eine instinktive Tendenz von Lebewesen, bestimmte Handlungen auszuführen, Die Tendenz eines organisierten Körpers, das zu suchen, was die Bedürfnisse seines Organismus befriedigt. Diese Tendenz wird manchmal als Appetenz bezeichnet. Sie ist in Wirklichkeit ein passiver geistiger Impuls, der seinen Ursprung im Impuls der Ursache hat und im Laufe der evolutionären Entwicklung weitergegeben wird, wobei er im Laufe des Fortschritts an Kraft und Macht gewinnt. Der Impuls der Urursache wird durch die mächtige, nach oben gerichtete Anziehungskraft des Absoluten unterstützt. In der Pflanzenwelt ist diese Tendenz deutlich erkennbar und reicht von den geringeren Ausprägungen in den niederen Typen bis zu den größeren in den höheren Typen. Es handelt sich um das, was allgemein als Lebenskraft der Pflanzen bezeichnet wird. Sie ist jedoch eine Manifestation der rudimentären Mentalität, die nach dem Prinzip der passiven Anstrengung funktioniert. In einigen der höheren Formen pflanzlichen Lebens erscheint ein schwacher Anflug von unabhängiger Lebensaktion, ein schwacher Hinweis auf eine Willensentscheidung. Schriftsteller, die sich mit dem Pflanzenleben befassen, berichten von vielen bemerkenswerten Beispielen für dieses Phänomen. Zweifellos handelt es sich dabei um eine Demonstration rudimentärer, aktiver Mentalität. Im niederen Tierreich findet sich ein sehr hohes Maß an passiver geistiger Anstrengung. Und in den verschiedenen Familien und Arten ist ein beträchtliches Maß an aktivem Denken festzustellen, wobei der Grad des aktiven Denkens variiert. Das niedere Tier verfügt zweifellos nur in geringerem Maße als der Mensch über die Vernunft. Und in der Tat ist die von einem intelligenten Tier gezeigte Willensmentalität oft fast so hoch wie die der niederen Menschentypen oder eines Kleinkindes. Wie ein Kind vor der Geburt in seinem Körper die Stufen der physischen Entwicklung des Menschen zeigt, so zeigt ein Kind vor und nach der Geburt bis zur Reife die Stufen der geistigen Entwicklung des Menschen. Man braucht sich nur umzuschauen, um die verschiedenen Stadien der Entwicklung des aktiven Denkens im Menschen zu sehen. Das Denken vieler Menschen ist kaum mehr als passives Denken, das nur wenig von den Eigenschaften des willentlichen Denkens aufweist. Sie ziehen es vor, andere Menschen für sich denken zu lassen. Aktives Denken ermüdet sie und sie finden den instinktiven, automatischen, passiven Denkprozess viel einfacher. Ihr Verstand arbeitet auf dem Weg des geringsten Widerstandes. Sie sind nur wenig mehr als menschliche Schafe. Bei den niederen Tieren und den niederen Menschentypen ist die aktive Mentalität weitgehend auf die gröberen Fähigkeiten, die materiellere Ebene beschränkt. Die höheren mentalen Fähigkeiten arbeiten entlang der instinktiven, automatischen Linien der passiven Funktion. Als die niederen Lebensformen auf der evolutionären Skala fortschritten, entwickelten sie neue Fähigkeiten, die ihnen verborgen waren. Diese Fähigkeiten manifestierten sich immer in Form von rudimentären passiven Funktionen und arbeiteten sich dann durch höhere passive Formen durch, bis die aktiven Funktionen ins Spiel gebracht wurden. Der Evolutionsprozess geht immer noch weiter, wobei die unveränderliche Tendenz zum Ziel einer hochentwickelten, aktiven Mentalität führt. Dieser evolutionäre Fortschritt wird durch den Schwingungsimpuls verursacht, der von der Ursache ausgeht und durch die anhebende Anziehungskraft des Absoluten unterstützt wird. Dieses Gesetz der Evolution ist noch im Gange. Und der Mensch beginnt neue geistige Fähigkeiten zu entwickeln, die sich natürlich zunächst in den Linien der passiven Anstrengung manifestieren. Einige Menschen haben diese neuen Fähigkeiten in einem beträchtlichen Ausmaß entwickelt. Und es ist möglich, dass der Mensch in Kürze in der Lage sein wird, sie in der Linie ihrer aktiven Funktionen auszuüben. In der Tat haben einige wenige diese Fähigkeit bereits erlangt. Dies ist das Geheimnis der orientalischen Okkultisten und einiger ihrer abendländischen Brüder. Die Empfänglichkeit des Geistes für den Willen kann durch richtig gelenkte Übung erhöht werden. Das, was wir gewöhnlich als Stärkung des Willens bezeichnen, ist in Wirklichkeit die Schulung des Verstandes, um die innere Kraft zu erkennen und aufzunehmen. Der Wille ist stark genug. Er muss nicht gestärkt werden. Aber der Verstand muss geschult werden, die Anregungen des Willens zu empfangen und danach zu handeln. Der Wille ist die äußere Manifestation des Ich Bin. Der Willensstrom fließt in voller Stärke entlang der geistigen Drähte. Aber Sie müssen lernen, die Wagenstange anzuheben, um sie zu berühren, bevor sich das geistige Auto in Bewegung setzt. Dies ist eine etwas andere Vorstellung als die, die Sie bisher von Autoren zum Thema Willenskraft zu hören bekamen. Aber sie ist richtig, wie Sie zu Ihrer eigenen Zufriedenheit beweisen werden, wenn Sie das Thema durch Experimente in der richtigen Richtung weiterverfolgen. Die Anziehungskraft des Absoluten zieht den Menschen nach oben, und die Schwingungskraft des Urimpulses hat sich noch nicht erschöpft. Die Zeit der evolutionären Entwicklung ist gekommen, in der der Mensch sich selbst helfen kann. Der Mensch, der das Gesetz versteht, kann durch die Entwicklung der Verstandeskräfte Wunder vollbringen, während der Mensch, der der Wahrheit den Rücken kehrt, unter seinem Mangel an Kenntnis des Gesetzes leiden wird. Wer die Gesetze seines geistigen Wesens versteht, entwickelt seine verborgenen Kräfte und setzt sie intelligent ein. Er verachtet seine passiven mentalen Funktionen nicht, sondern macht auch von ihnen guten Gebrauch, betraut sie mit den Aufgaben, für die sie am besten geeignet sind, und ist in der Lage, wunderbare Ergebnisse aus ihrer Arbeit zu erzielen, da er sie beherrscht und sie darauf trainiert hat, die Befehle des Höheren Selbst zu erfüllen. Wenn sie ihre Arbeit nicht richtig verrichten, reguliert er sie, und sein Wissen verhindert, dass er sich unbewusst in sie einmischt und sich dadurch selbst Schaden zufügt. Er entwickelt die in ihm schlummernden Fähigkeiten und Kräfte und lernt sie sowohl auf der Linie der aktiven als auch der passiven Mentalität zu manifestieren. Er weiß, dass der wahre Mensch in ihm der Meister ist, für den sowohl die aktiven als auch die passiven Funktionen nur Werkzeuge sind. Er hat die Furcht verbannt und genießt die Freiheit. Er hat sich selbst gefunden. Er hat das Geheimnis des Ich Bin gelernt. Kapitel 4: Geistige Bildung. Der Mensch kann seinen Geist aufbauen und ihn zu dem machen, was er will. Tatsächlich bauen wir jede Stunde unseres Lebens unseren Geist auf, entweder bewusst oder unbewusst. Die meisten von uns tun dies unbewusst, aber diejenigen, die ein wenig unter die Oberfläche der Dinge geschaut haben, haben die Sache in die Hand genommen und sind bewusste Schöpfer ihrer eigenen Mentalität geworden. Sie sind nicht mehr den Suggestionen und Einflüssen anderer unterworfen, sondern sind Meister ihrer selbst geworden. Sie setzen das Ich durch und erzwingen den Gehorsam der untergeordneten geistigen Fähigkeiten. Das Ich ist der Souverän des Geistes, und das, was wir Willen nennen, ist das Instrument des Ichs. Natürlich steht etwas dahinter, und der universelle Wille ist höher als der Wille des Individuums. Aber letzteres steht in viel engerer Verbindung mit dem universellen Willen, als allgemein angenommen wird. Und wenn man das niedere Selbst überwindet und das Ich geltend macht, kommt man in enge Verbindung mit dem universellen Willen und hat weitgehend Anteil an seiner wunderbaren Macht. In dem Augenblick, in dem man das Ich geltend macht und sich selbst findet, stellt man eine enge Verbindung zwischen dem individuellen Willen und dem universellen Willen her. Doch bevor er sich der mächtigen Kraft, die ihm zur Verfügung steht, bedienen kann, muss er zuerst die Beherrschung des niederen Selbst erreichen. Denken Sie an die Absurdität des Menschen, der behauptet, Kräfte zu manifestieren, wenn er der Sklave der niederen Teile seines geistigen Wesens ist, die sich unterordnen sollten. Stellen Sie sich vor, dass ein Mensch Sklave seiner Launen, Leidenschaften, tierischen Begierden und niederen Fähigkeiten ist und gleichzeitig versucht, die Vorteile des Willens zu beanspruchen. Ich predige hier nicht Askese, die mir als ein Eingeständnis von Schwäche erscheint. Ich spreche von Selbstbeherrschung, der Behauptung des Ich über die untergeordneten Teile seiner selbst. In der höheren Sichtweise des Themas ist dieses Ich das einzige wirkliche Selbst und der Rest ist das Nicht-Selbst. Aber unser Platz erlaubt es nicht, diesen Punkt zu erörtern. Und wir werden das Wort selbst so verwenden, dass es den ganzen Menschen meint. Bevor ein Mensch das Ich in seiner vollen Stärke behaupten kann, muss er die vollständige Beherrschung der untergeordneten Teile des Selbst erlangen. Alle Dinge sind gut, wenn wir lernen, sie zu beherrschen. Aber kein Ding ist gut, wenn es uns beherrscht. Solange wir zulassen, dass die niederen Anteile des Selbst uns Befehle erteilen, sind wir Sklaven. Erst wenn das Ich seinen Thron besteigt und das Zepter erhebt, wird Ordnung geschaffen und die Dinge nehmen ihre richtige Beziehung zueinander ein. Wir tadeln nicht diejenigen, die sich von ihrem niederen Selbst leiten lassen. Sie befinden sich auf einer niedrigeren Evolutionsstufe und werden sich mit der Zeit hocharbeiten. Aber wir machen diejenigen, die dazu bereit sind, darauf aufmerksam, dass der Souverän seinen Willen durchsetzen muss und dass die Untertanen gehorchen müssen. Befehle müssen erteilt und ausgeführt werden. Die Rebellion muss niedergeschlagen werden und die rechtmäßige Autorität muss durchgesetzt werden. Und die Zeit dafür ist jetzt. Sie haben zugelassen, dass ihre rebellischen Untertanen den König von seinem Thron fernhalten. Sie haben zugelassen, dass das geistige Reich von unverantwortlichen Fähigkeiten fehlregiert wird. Sie waren die Sklaven von Appetit, unwürdigen Gedanken, Leidenschaft und Negativität. Der Wille wurde beiseite geschoben und das niedere Verlangen hat den Thron an sich gerissen. Es ist an der Zeit, die Ordnung im geistigen Reich wiederherzustellen. Sie sind in der Lage, die Herrschaft über jede Emotion, jeden Appetit, jede Leidenschaft oder jede Klasse von Gedanken durch die Durchsetzung ihres Willens zu erlangen. Sie können der Angst befehlen, nach hinten zu gehen, der Eifersucht, ihre Gegenwart zu verlassen, dem Hass aus ihrem Blickfeld zu verschwinden, dem Zorn sich zu verstecken, der Sorge, sie nicht mehr zu beunruhigen, dem unkontrollierten Appetit und der Leidenschaft, sich zu beugen und demütige Sklaven statt Herren zu werden. Alles durch die Behauptung des Ichs. Sie können sich mit der glorreichen Gesellschaft von Mut, Liebe und Selbstbeherrschung umgeben, und zwar mit denselben Mitteln. Sie können die Rebellion niederschlagen und Frieden und Ordnung in ihrem geistigen Reich sichern, wenn sie nur den Auftrag aussprechen und auf seine Ausführung bestehen. Bevor sie zum Reich aufbrechen, müssen sie die richtigen inneren Bedingungen schaffen. Sie müssen ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, ihr eigenes Reich zu regieren. Die erste Schlacht ist die Eroberung des geringeren Selbst durch das wahre Selbst. Affirmation. Ich behaupte, dass ich mein wahres Selbst beherrsche. Wiederhole diese Worte ernsthaft und positiv während des Tages, mindestens einmal pro Stunde, und besonders dann, wenn du mit Bedingungen konfrontiert bist, die dich dazu verleiten, nach den Richtlinien des geringeren Selbst zu handeln, anstatt dem vom wahren Selbst diktierten Weg zu folgen. Im Moment des Zweifels und des Zögerns sprich diese Worte ernsthaft, und dein Weg wird dir klar werden. Wiederhole sie mehrmals, wenn du dich zurückziehst und in den Schlaf gehst. Achte aber darauf, dass du die Worte mit dem Gedanken untermauerst, der sie inspiriert, und wiederhole sie nicht einfach wie ein Papagei. Bilde das geistige Bild des wahren Selbst, das seine Herrschaft über die niederen Ebenen deines Geistes behauptet. Sieh den König auf seinem Thron. Du wirst dir eines Zustroms neuer Gedanken bewusst werden, und Dinge, die dir bisher schwer erschienen, werden plötzlich viel leichter werden. Du wirst spüren, dass du dich gut im Griff hast und dass du der Meister und nicht der Sklave bist. Der Gedanke, den du in dir trägst, wird sich in der Tat manifestieren, und du wirst immer mehr zu dem werden, was du im Sinn hast. Fixiere den Geist fest auf das höhere Selbst und lass dich von ihm inspirieren, wenn du dich dazu verleitet fühlst, den Eingebungen des niederen Teils deiner Natur nachzugeben. Wenn du versucht bist, in Wut auszubrechen, bestätige das Ich, und deine Stimme wird verstummen. Zorn ist des entwickelten Selbst unwürdig. Wenn du dich ärgerlich und verärgert fühlst, erinnere dich daran, was du bist, und erhebe dich über dein Gefühl. Wenn du dich ängstlich fühlst, erinnere dich daran, dass das wahre Selbst nichts fürchtet, und sei mutig. Wenn du das Gefühl hast, dass Eifersucht aufkommt, denke an deine höhere Natur und lache. Und so weiter, indem du dein wahres Selbst behauptest und nicht zulässt, dass dich die Dinge auf den niederen Ebenen der Mentalität stören. Sie sind deiner nicht würdig und müssen gelehrt werden, ihren Platz zu behalten. Erlaube diesen Dingen nicht, dich zu beherrschen. Sie sollten deine Untertanen sein, nicht deine Herren. Du musst dich von dieser Ebene lösen, und der einzige Weg, dies zu tun, ist, dich von diesen Phasen des Denkens zu trennen, die die Dinge nach ihrem eigenen Gutdünken gesteuert haben. Am Anfang mag es schwierig sein, aber wenn du dran bleibst, wirst du die Befriedigung haben, die nur aus der Eroberung der niederen Teile unserer Natur kommt. Du bist lange genug Sklave gewesen. Jetzt ist es an der Zeit, dich zu befreien. Wenn du diese Übungen gewissenhaft befolgst, wirst du am Ende des Jahres ein anderes Wesen sein und mit einem mitleidigen Lächeln auf deinen früheren Zustand zurückblicken. Aber es erfordert Arbeit. Das ist kein Kinderspiel, sondern eine Aufgabe für ernsthafte Männer und Frauen. Wirst du dir die Mühe machen? Kapitel 5 Das Geheimnis des Willens. Die Psychologen mögen zwar unterschiedliche Theorien über die Natur des Willens haben, aber keiner leugnet seine Existenz, noch stellt er seine Macht in Frage. Alle Menschen erkennen die Macht eines starken Willens. Alle sehen, wie er eingesetzt werden kann, um die größten Hindernisse zu überwinden. Aber nur wenige erkennen, dass der Wille durch intelligente Übung entwickelt und gestärkt werden kann. Sie spüren, dass sie Wunder vollbringen könnten, wenn sie einen starken Willen hätten. Aber anstatt zu versuchen, ihn zu entwickeln, begnügen sie sich mit eitlem Bedauern. Sie seufzen, tun aber nichts. Diejenigen, die sich eingehend mit diesem Thema befasst haben, wissen, dass die Willenskraft mit all ihren latenten Möglichkeiten und mächtigen Kräften genauso entwickelt, diszipliniert, kontrolliert und gelenkt werden kann wie jede andere Kraft der Natur. Es spielt keine Rolle, welche Theorie sie über die Natur des Willens vertreten. Sie werden die Ergebnisse erzielen, wenn sie intelligent praktizieren. Ich persönlich habe eine etwas merkwürdige Theorie über den Willen. Ich glaube, dass jeder Mensch potenziell einen starken Willen hat und dass er nur seinen Geist trainieren muss, um ihn zu nutzen. Ich glaube, dass in den höheren Regionen des Verstandes eines jeden Menschen ein großer Vorrat an Willenskraft darauf wartet, von ihm genutzt zu werden. Der Willensstrom fließt entlang der physischen Drähte. Und alles, was man tun muss, ist, den mentalen Drahtseilmast anzuheben und die Kraft zu ihrem Gebrauch herunterzubringen. Und die Versorgung ist unbegrenzt, denn ihr kleiner Akku ist mit dem großen Kraftwerk der universellen Willenskraft verbunden, und die Kraft ist unerschöpflich. Ihr Wille muss nicht trainiert werden, aber ihr Verstand schon. Der Verstand ist das Instrument und die Zufuhr der Willenskraft ist proportional zur Feinheit des Instruments, durch das sie sich manifestiert. Aber Sie brauchen diese Theorie nicht zu akzeptieren, wenn sie Ihnen nicht gefällt. Diese Lektion passt zu Ihrer Theorie genauso gut wie zu meiner. Wer seinen Geist so entwickelt hat, dass er der Willenskraft erlaubt, sich durch ihn zu manifestieren, hat sich wunderbare Möglichkeiten erschlossen. Er hat nicht nur eine große Macht gefunden, die ihm zur Verfügung steht, sondern er ist in der Lage, Fähigkeiten, Talente und Fertigkeiten ins Spiel zu bringen und zu nutzen, von deren Existenz er nicht einmal geträumt hat. Dieses Geheimnis des Willens ist der magische Schlüssel, der alle Türen öffnet. Der verstorbene Donald G. Mitchell schrieb einmal: Entschlossenheit ist das, was einen Menschen ausmacht. Nicht mickrige Entschlossenheit, sondern rohe Entschlossenheit. Nicht ein verirrtes Ziel, sondern jener starke und unermüdliche Wille, der Schwierigkeiten und Gefahren überwindet, wie ein Junge die wogenden Frostlandschaften des Winters, der sein Auge und sein Gehirn mit einem stolzen Pulsschlag auf das Unerreichbare hin entfacht. Der Wille macht den Menschen zum Giganten. Viele von uns haben das Gefühl, dass wir Wunder vollbringen könnten, wenn wir nur unseren Willen anstrengen würden. Aber irgendwie scheinen wir uns die Mühe nicht machen zu wollen. Jedenfalls kommen wir nicht an den Punkt, an dem wir tatsächlich bereit sind. Wir schieben es von Zeit zu Zeit auf und sprechen vage von eines Tages. Aber dieser Tag kommt nie. Wir spüren instinktiv die Macht des Willens, aber wir haben nicht genug Energie, um sie auszuüben. Und so treiben wir mit dem Strom. Es sei denn, es taucht eine freundliche Schwierigkeit auf, ein hilfreiches Hindernis, das sich uns in den Weg stellt, oder ein freundlicher Schmerz, der uns zum Handeln anregt. Das Problem mit uns ist, dass wir die Sache nicht so sehr wollen, dass wir unsere Willenskraft einsetzen. Wir wollen es nicht hart genug. Wir sind geistig faul und haben ein schwaches Verlangen. Wenn Sie das Wort Wunsch nicht mögen, ersetzen Sie es durch das Wort Bestreben. Manche Leute nennen die niederen Impulse Verlangen und die höheren Bestreben. Es ist alles eine Frage der Worte. Suchen Sie es sich aus. Lassen Sie einen Mann in Gefahr sein, sein Leben zu verlieren. Lassen Sie eine Frau in Gefahr sein, eine große Liebe zu verlieren. Und Sie werden Zeuge einer verblüffenden Zur Schaustellung von Willenskraft aus einer unerwarteten Quelle. Lassen Sie das Kind einer Frau in Gefahr sein, und sie wird einen Grad an Mut und Willen zeigen, der alles andere in den Schatten stellt. Und doch wird dieselbe Frau vor einem herrschsüchtigen Ehemann zurückschrecken, und ihr wird der Wille fehlen, eine einfache Aufgabe zu erfüllen. Ein Junge wird alle möglichen Arbeiten verrichten, wenn er sie nur als Spiel betrachtet. Und doch kann er sich kaum dazu zwingen, ein wenig Brennholz zu hacken. Starker Wille folgt auf starkes Verlangen. Wenn Sie eine Sache wirklich sehr wollen, können Sie in der Regel die Willenskraft entwickeln, um sie zu vollbringen. Das Problem ist, dass Sie diese Dinge nicht wirklich tun wollten, und dennoch geben Sie Ihrem Willen die Schuld. Sie sagen, dass Sie es tun wollen, aber wenn Sie innehalten und nachdenken, werden Sie sehen, dass Sie in Wirklichkeit etwas anderes mehr wollen als die betreffende Sache. Sie sind nicht bereit, den Preis für die Verwirklichung zu zahlen. Halten Sie einen Moment inne und analysieren Sie diese Aussage und wenden Sie sie auf Ihren eigenen Fall an. Sie sind geistig faul. Das ist das Problem. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie nicht genug Willen haben. Sie haben ein großes Lagerhaus des Willens, das darauf wartet, von Ihnen benutzt zu werden. Aber Sie sind zu faul, es zu benutzen. Wenn Sie es wirklich ernst meinen, dann machen Sie sich an die Arbeit und finden Sie zuerst heraus, was Sie wirklich tun wollen. Und dann fangen Sie an zu arbeiten und tun Sie es. Kümmern Sie sich nicht um die Willenskraft, die werden Sie in Hülle und Fülle vorfinden, wann immer Sie sie brauchen. Es geht darum, den Punkt zu erreichen, an dem Sie sich zum Willen entschließen. Das ist der eigentliche Test. die Entschlossenheit. Denken Sie ein wenig über diese Dinge nach und entscheiden Sie, ob Sie wirklich ein Willensmensch sein wollen, der hart genug ist, um sich an die Arbeit zu machen. Es sind viele ausgezeichnete Aufsätze und Bücher zu diesem Thema geschrieben worden, die sich alle über die Größe der Willenskraft einig sind, wobei die enthusiastischsten Ausdrücke verwendet werden. Aber nur wenige haben etwas darüber zu sagen, wie diese Kraft von denen erworben werden kann, die sie nicht oder nur in einem begrenzten Maße besitzen. Einige haben Übungen zur Stärkung des Willens angegeben, die in Wirklichkeit den Verstand stärken, sodass er in der Lage ist, aus seinem Kraftvorrat zu schöpfen. Aber sie haben im Allgemeinen die Tatsache übersehen, dass in der Autosuggestion das Geheimnis der Entwicklung des Verstandes liegt, sodass er ein wirksames Instrument des Willens werden kann. Autosuggestion. Ich benutze meine Willenskraft. Sagen Sie diese Worte einige Male ernsthaft und positiv, unmittelbar nachdem Sie dieses Kapitel beendet haben. Wiederholen Sie sie dann im Laufe des Tages häufig, mindestens einmal pro Stunde, und besonders dann, wenn Sie auf etwas treffen, das die Ausübung der Willenskraft erfordert. Wiederholen Sie sie auch mehrmals, wenn Sie sich zur Ruhe begeben und sich schlafen legen. Diese Worte haben keinen Wert, wenn Sie sie nicht mit einem Gedanken untermauern. In der Tat ist der Gedanke das Ganze. Und die Worte sind nur Pflöcke, an denen der Gedanke aufgehängt werden kann. Denken Sie also daran, was Sie sagen, und meinen Sie, was Sie sagen. Sie müssen den Glauben an den Anfang setzen und die Worte mit einer zuversichtlichen Erwartung an das Ergebnis verwenden. Halten Sie den Gedanken fest, dass Sie aus Ihrem Vorrat an Willenskraft schöpfen, und schon bald werden Sie feststellen, dass der Gedanke in die Tat umgesetzt wird und dass sich Ihre Willenskraft manifestiert. Sie werden mit jeder Wiederholung der Worte einen Zustrom von Kraft spüren. Sie werden feststellen, dass Sie Schwierigkeiten und schlechte Gewohnheiten überwinden. Und Sie werden überrascht sein, wie sich die Dinge für Sie glätten. Übung. Erledigen Sie während des Monats jeden Tag mindestens eine unangenehme Aufgabe. Wenn es eine besonders unangenehme Aufgabe gibt, der Sie sich entziehen möchten, dann ist es diejenige, die Sie ausführen sollten. Dies wird Ihnen nicht gegeben, um sich aufopferungsvoll oder sanftmütig oder irgendetwas in der Art zu machen. Es wird Ihnen gegeben, um Ihren Willen zu üben. Jeder kann eine angenehme Sache fröhlich tun, aber es braucht den Willen, um eine unangenehme Sache fröhlich zu tun. Und so müssen Sie die Arbeit tun. Es wird sich für Sie als eine sehr wertvolle Disziplin erweisen. Versuchen Sie es einen Monat lang, und Sie werden sehen, wo Sie damit hinkommen. Wenn Sie sich vor dieser Übung drücken, sollten Sie besser gleich hier aufhören und zugeben, dass Sie keine Willenskraft wollen und damit zufrieden sind, dort zu bleiben, wo sie sind, nämlich ein Schwächling zu bleiben. Kapitel 6: Wie man immun gegen die Anziehung schädlicher Gedanken wird. Als erstes müssen wir damit beginnen, Angst und Sorgen auszuschalten. Angstdenken ist die Ursache für viel Unglück und viele Misserfolge. Man hat Ihnen das schon oft gesagt, aber es lohnt sich, es zu wiederholen. Angst ist eine Geisteshaltung, die uns durch negatives Denken eingeimpft wurde, von der wir uns aber durch individuelle Anstrengung und Ausdauer befreien können. Eine starke Erwartung ist ein starker Magnet. Derjenige, der ein starkes, zuversichtliches Verlangen hat, zieht die Dinge an, die ihm am besten helfen. Personen, Dinge, Umstände, Umgebung, wenn er sie hoffnungsvoll, vertrauensvoll, zuversichtlich und ruhig wünscht. Und ebenso wahr ist, dass derjenige, der eine Sache fürchtet, es im Allgemeinen schafft, Kräfte in Gang zu setzen, die das Gefürchtete über ihn kommen lassen. Sehen Sie nicht, dass der Mensch, der sich fürchtet, das Befürchtete wirklich erwartet? Und in den Augen des Gesetzes ist es dasselbe, als ob er es wirklich gewünscht oder begehrt hätte. Das Gesetz ist in beiden Fällen wirksam. Das Prinzip ist dasselbe. Der beste Weg, die Gewohnheit der Angst zu überwinden, ist, die geistige Haltung des Mutes einzunehmen, so wie der beste Weg, die Dunkelheit zu vertreiben, darin besteht, das Licht hereinzulassen. Es ist Zeitverschwendung, eine negative Gedankengewohnheit zu bekämpfen, indem man ihre Kraft erkennt und versucht, sie durch gewaltige Anstrengungen aus der Existenz zu verdrängen. Die beste, sicherste, einfachste und schnellste Methode besteht darin, die Existenz des positiven Gedankens anzunehmen, der an seiner Stelle erwünscht ist. Und indem man sich ständig mit dem positiven Gedanken beschäftigt, manifestiert man ihn in die objektive Realität. Anstatt also zu wiederholen, ich habe keine Angst, sagen Sie, ich bin voller Mut, ich bin mutig. Sie müssen behaupten, es gibt nichts zu fürchten, was zwar eine Art Leugnung ist, aber lediglich die Realität des Objekts, das die Angst verursacht, leugnet, anstatt die Angst selbst zuzugeben und sie dann zu leugnen. Um die Angst zu überwinden, sollte man an der geistigen Haltung des Mutes festhalten. Man sollte mutig denken, mutig sagen und mutig handeln. Man sollte das geistige Bild des Mutes die ganze Zeit vor Augen haben, bis es zu einer normalen geistigen Einstellung wird. Halten Sie sich das Ideal fest vor Augen, und Sie werden allmählich zu seiner Verwirklichung gelangen. Das Ideal wird sich manifestieren. Lassen Sie das Wort Mut tief in Ihren Geist eindringen und halten Sie es dort fest, bis der Verstand es verankert. Stellen Sie sich vor, dass Sie mutig sind. Sehen Sie sich selbst, wie Sie in schwierigen Situationen mit Mut handeln. Erkennen Sie, dass es nichts zu fürchten gibt, dass Sorgen und Angst noch nie jemandem geholfen haben und es auch nie tun werden. Erkennen Sie, dass Angst die Anstrengung lähmt und dass Mut die Aktivität fördert. Der selbstbewusste, furchtlose, erwartungsvolle »Ich kann und ich will« Mensch ist ein mächtiger Magnet. Er zieht genau das zu sich, was er für seinen Erfolg braucht. Die Dinge scheinen auf ihn zuzukommen und die Leute sagen, er habe Glück. Blödsinn. Glück hat nichts damit zu tun. Es ist alles eine Frage der mentalen Einstellung. Und die mentale Einstellung des »Ich kann nicht« oder des »Ich habe Angst« Mannes bestimmt auch sein Maß an Erfolg. Das ist kein Geheimnis. Sie müssen sich nur umsehen, um die Wahrheit dessen zu erkennen, was ich gesagt habe. Haben Sie jemals einen erfolgreichen Menschen gekannt, der nicht den Gedanken »Ich kann« und »Ich will« in sich trug? Er wird um den »Ich kann nicht« Menschen herumgehen, der vielleicht sogar mehr Fähigkeiten hat. Die erste mentale Einstellung brachte verborgene Qualitäten an die Oberfläche und zog Hilfe von außen an, während die zweite mentale Einstellung nicht nur »Ich kann nicht« Menschen und Dinge anlockte, sondern auch die eigenen Kräfte davon abhielt, sich zu manifestieren. Ich habe die Richtigkeit dieser Ansichten bewiesen, und viele andere auch, und die Zahl der Menschen, die diese Dinge wissen, wächst täglich. Verschwenden Sie Ihre Gedankenkraft nicht, sondern nutzen Sie sie zum Vorteil. Hören Sie auf, Misserfolg, Unglück, Unharmonie und Kummer anzuziehen. Beginnen Sie jetzt und senden Sie einen Strom heller, positiver, glücklicher Gedanken aus. Lassen Sie Ihren vorherrschenden Gedanken »Ich kann und ich will« sein. Denken Sie »Ich kann und ich will«. Träumen Sie »Ich kann und ich will«. Sagen Sie »Ich kann und ich will« und handeln Sie »Ich kann und ich will«. Leben Sie auf der »Ich kann und ich will«-Ebene. Und bevor Sie sich dessen bewusst sind, werden Sie spüren, wie sich die neuen Schwingungen in der Praxis manifestieren. Sie werden sehen, wie sie Ergebnisse bringen. Sie werden sich der neuen Sichtweise bewusst sein. Sie werden erkennen, dass ihre eigene Sichtweise zu ihnen kommt. Sie werden sich besser fühlen, besser handeln, besser sehen, in jeder Hinsicht besser sein, nachdem sie sich der Ich-Kann-und-Ich-Will-Brigade angeschlossen haben. Die Angst ist die Mutter der Sorge, des Hasses, der Eifersucht, der Bosheit, des Zorns, der Unzufriedenheit, des Versagens und all der anderen. Der Mensch, der sich von der Angst befreit, wird feststellen, dass der Rest der Brut verschwunden ist. Der einzige Weg, frei zu sein, ist, die Angst loszuwerden. Reißen Sie sie an den Wurzeln aus. Ich betrachte die Überwindung der Angst als den ersten wichtigen Schritt, den diejenigen tun müssen, die die Anwendung der Gedankenkraft meistern wollen. Solange die Angst sie beherrscht, sind sie nicht in der Lage, im Bereich des Denkens Fortschritte zu machen. Und ich muss darauf bestehen, dass sie sofort damit beginnen, dieses Hindernis zu beseitigen. Sie können es tun, wenn sie es nur ernsthaft anpacken. Und wenn sie sich von diesem abscheulichen Ding befreit haben, wird ihnen das Leben ganz anders vorkommen. Sie werden sich glücklicher, freier, stärker und positiver fühlen und in allen Unternehmungen des Lebens erfolgreicher sein. Fangen Sie heute an. Machen Sie sich klar, dass dieser Eindringling gehen muss. Gehen Sie keine Kompromisse mit ihm ein, sondern bestehen Sie auf einer absoluten Kapitulation seinerseits. Die Aufgabe wird Ihnen anfangs schwer fallen, aber jedes Mal, wenn Sie sich ihm widersetzen, wird er schwächer und Sie stärker werden. Schneiden Sie ihm die Nahrung ab. Lassen Sie ihn verhungern. Er kann nicht in einer Gedankenatmosphäre der Furchtlosigkeit leben. Beginnen Sie also, Ihren Geist mit guten, starken, furchtlosen Gedanken zu füllen. Beschäftigen Sie sich damit, Furchtlosigkeit zu denken, und die Furcht wird von selbst sterben. Furchtlosigkeit ist positiv, Angst ist negativ. Und Sie können sicher sein, dass das Positive überwiegen wird. Solange die Angst mit ihrem »Aber, wenn, ich habe Angst, ich kann nicht, was wäre wenn« und all den anderen feigen Vorschlägen in der Nähe ist, werden Sie nicht in der Lage sein, Ihre Gedankenkraft zum besten Vorteil zu nutzen. Wenn Sie ihn erst einmal aus dem Weg geräumt haben, werden Sie freie Fahrt haben und jeder Zentimeter Gedankensegel wird den Wind einfangen. Er ist ein Jona. Über Bord mit ihm. Der Wal, der ihn verschluckt, wird mein Mitgefühl haben. Ich rate Ihnen damit zu beginnen, einige der Dinge zu tun, von denen Sie glauben, dass Sie sie tun könnten, wenn Sie keine Angst hätten, sie zu versuchen. Fangen Sie an, diese Dinge zu tun und bejahen Sie dabei immer wieder Mut. Und Sie werden überrascht sein, wie die veränderte geistige Einstellung Hindernisse aus dem Weg räumt und die Dinge sehr viel einfacher macht, als Sie erwartet hatten. Übungen dieser Art werden Sie auf wunderbare Weise entwickeln, und Sie werden über das Ergebnis einer kleinen Übung in dieser Richtung sehr erfreut sein. Es liegen viele Dinge vor Ihnen, die Sie meistern können, wenn Sie nur das Joch der Angst abwerfen. Wenn Sie sich nur weigern, den Vorschlag des Rennens anzunehmen und mutig das Ich und seine Macht behaupten. Und der beste Weg, die Angst zu besiegen, ist Mut zu beweisen und nicht mehr an die Angst zu denken. Mit diesem Plan trainieren Sie Ihren Geist auf neue Denkgewohnheiten und beseitigen so die alten negativen Gedanken, die Sie herunterziehen und zurückhalten. Nehmen Sie das Wort Mut als Ihre Parole mit und setzen Sie es in die Tat um. Denken Sie daran, das Einzige, was Sie fürchten müssen, ist die Furcht. Denn die Furcht ist bestenfalls ein feiger Kerl, der davonläuft, wenn Sie eine mutige Fassade zeigen. Kapitel 7: Die Transmutation des negativen Denkens. Die Sorge ist das Kind der Angst. Wenn Sie die Angst ausrotten, wird die Sorge sterben, weil sie keine Nahrung hat. Dieser Ratschlag ist sehr alt, und doch ist er es immer wieder wert, wiederholt zu werden. denn er ist eine Lektion, die wir dringend brauchen. Manche Menschen denken, dass wir nie etwas erreichen können, wenn wir die Angst und die Sorge ausrotten. Ich habe in den großen Zeitschriften Leitartikel gelesen, in denen behauptet wurde, dass man ohne die Sorge keine der großen Aufgaben des Lebens bewältigen kann, weil die Sorge notwendig ist, um Interesse und Arbeit zu stimulieren. Das ist Unsinn, ganz gleich, wer es sagt. Die Sorge hat noch nie dazu beigetragen, dass man etwas erreicht hat. Im Gegenteil, sie steht dem Erreichen von Zielen und Leistungen im Wege. Das Motiv, das dem Handeln und Tun zugrunde liegt, sind Verlangen und Interesse. Wenn jemand eine Sache ernsthaft begehrt, ist er natürlich sehr an ihrer Verwirklichung interessiert und greift schnell zu allem, was ihm helfen könnte, das Gewünschte zu erreichen. Mehr noch, sein Verstand setzt auf der unterbewussten Ebene eine Arbeit in Gang, die viele Ideen von Wert und Bedeutung in den Bereich des Bewusstseins bringt. Verlangen und Interesse sind die Ursachen, die zum Erfolg führen. Sorge ist kein Verlangen. Es ist wahr, dass, wenn die Umgebung und das Umfeld eines Menschen unerträglich werden, er in seiner Verzweiflung zu einigen Anstrengungen getrieben wird, die dazu führen, die unerwünschten Bedingungen abzuwerfen und solche zu erlangen, die mehr mit seinem Wunsch übereinstimmen. Aber das ist nur eine andere Form des Verlangens. Der Mensch wünscht sich etwas anderes als das, was er hat. Und wenn sein Verlangen stark genug wird, widmet er sein ganzes Interesse der Aufgabe. Er unternimmt eine gewaltige Anstrengung und die Veränderung wird erreicht. Aber es war nicht die Sorge, die diese Anstrengung verursachte. Die Sorge könnte sich damit begnügen, die Hände zu ringen und zu stöhnen, wehe mir, und ihre Nerven bis zum Zerreißen zu strapazieren, ohne etwas zu erreichen. Die Sehnsucht handelt anders. Der Mensch wird stärker, je unerträglicher die Zustände für ihn werden. Und schließlich, wenn er den Schmerz so stark spürt, dass er es nicht mehr aushält, sagt er, ich halte das nicht länger aus. Ich werde etwas ändern. Und siehe da, dann tritt der Wunsch in Aktion. Der Mensch will weiterhin eine Veränderung auf die schlimmste Art und Weise, was die beste Art und Weise ist, und da sein Interesse und seine Aufmerksamkeit der Aufgabe der Befreiung gewidmet sind, beginnt er die Dinge zu bewegen. Sorgen haben noch nie etwas bewirkt. Sorge ist negativ und führt zum Tod. Verlangen und Ehrgeiz sind positiv und erzeugen Leben. Ein Mensch kann sich zu Tode sorgen und dennoch wird nichts erreicht. Aber wenn er seine Sorgen und seine Unzufriedenheit in Verlangen und Interesse umwandelt, gepaart mit dem Glauben, dass er in der Lage ist, eine Veränderung herbeizuführen, der »Ich kann und ich will« Gedanke, dann geschieht etwas. Ja, Angst und Sorge müssen verschwinden, bevor wir viel tun können. Es gilt, diese negativen Eindringlinge zu vertreiben und sie durch Zuversicht und Hoffnung zu ersetzen. Verwandeln Sie die Sorge in lebhaftes Verlangen. Dann werden Sie feststellen, dass das Interesse geweckt wird und Sie werden anfangen, Dinge zu denken, die Sie interessieren. Die Gedanken werden Ihnen aus dem großen Vorrat Ihres Geistes kommen und Sie werden beginnen, sie in die Tat umzusetzen. Außerdem werden Sie sich mit ähnlichen Gedanken anderer in Einklang bringen und Hilfe und Beistand aus der großen Menge von Gedankenwellen, mit denen die Welt erfüllt ist, zu sich ziehen. Man zieht Gedankenwellen zu sich, die dem Charakter der vorherrschenden Gedanken in seinem eigenen Geist entsprechen, seiner mentalen Einstellung. Dann wiederum setzt er das große Gesetz der Anziehung in Gang, durch das er andere, die ihm helfen können, zu sich zieht und seinerseits von anderen, die ihm helfen können, angezogen wird. Dieses Gesetz der Anziehung ist kein Witz, keine metaphysische Absurdität, sondern ein großartiges, lebendig wirkendes Prinzip der Natur, wie jeder durch Experimentieren und Beobachten lernen kann. Um in etwas erfolgreich zu sein, muss man es sehr wollen. Das Verlangen muss vorhanden sein, um anzuziehen. Ein Mensch mit einem schwachen Verlangen zieht nur sehr wenig zu sich. Je stärker das Verlangen, desto größer die Kraft, die in Bewegung gesetzt wird. Sie müssen eine Sache stark genug wollen, bevor Sie sie bekommen können. Sie müssen es mehr wollen als die Dinge um Sie herum, und Sie müssen bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Der Preis ist das Überbordwerfen gewisser geringerer Wünsche, die der Verwirklichung des größeren Wunsches im Wege stehen. Bequemlichkeit, Komfort, Freizeit, Vergnügungen und viele andere Dinge müssen vielleicht weichen. Aber nicht immer. Es kommt ganz darauf an, was man will. In der Regel gilt, je größer das Gewünschte, desto höher der Preis, den man dafür zahlen muss. Die Natur glaubt an eine angemessene Entschädigung. Aber wenn Sie eine Sache wirklich ernsthaft begehren, werden Sie den Preis ohne Frage zahlen. Denn das Begehren wird die Bedeutung der anderen Dinge in den Schatten stellen. Sie sagen, dass Sie eine Sache sehr wollen und alles tun, um sie zu erreichen? Na, Sie spielen nur den Wunsch. Wollen Sie die Sache so sehr, wie ein Gefangener die Freiheit will? So sehr, wie ein Sterbender das Leben will? Schauen Sie sich die fast wundersamen Dinge an, die Gefangene, die sich nach Freiheit sehnen, vollbringen. Sehen Sie sich an, wie sie Stahlplatten und Steinmauern mit einem Stück Stein durchbrechen. Ist Ihr Verlangen so stark wie dieses? Arbeiten Sie für das Gewünschte, als ob Ihr Leben davon abhinge? Unsinn. Sie wissen nicht, was Verlangen ist. Ich sage Ihnen, wenn ein Mensch eine Sache so sehr will, wie der Gefangene die Freiheit will, oder wie ein stark vitaler Mensch das Leben will, dann wird dieser Mensch in der Lage sein, Hindernisse und Hemmnisse wegzufegen, die scheinbar unbeweglich sind. Der Schlüssel zur Verwirklichung ist das Verlangen, das Vertrauen und der Wille. Dieser Schlüssel wird viele Türen öffnen. Angst lähmt die Sehnsucht. Sie erschreckt sie zu Tode. Sie müssen die Angst loswerden. Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen mich die Angst fest im Griff hatte und ich alle Hoffnung, alles Interesse, allen Ehrgeiz und alles Verlangen verlor. Aber Gott sei Dank ist es mir immer gelungen, mich aus dem Griff des Ungeheuers zu befreien und mich meinen Schwierigkeiten zu stellen. Und siehe da, die Dinge schienen sich für mich irgendwie zu klären. Entweder löste sich die Schwierigkeit in Luft auf, oder es wurden mir Mittel gegeben, sie zu umgehen, sie zu unterlaufen oder zu überwinden. Es ist seltsam, wie das funktioniert. Egal wie groß die Schwierigkeit ist, wenn wir uns ihr schließlich mit Mut und Vertrauen in uns selbst stellen, scheinen wir es irgendwie zu schaffen. Und dann beginnen wir uns zu fragen, wovor wir Angst hatten. Das ist keine bloße Einbildung, sondern das Wirken eines mächtigen Gesetzes, das wir noch nicht ganz verstehen, das wir aber jederzeit beweisen können. Die Leute fragen oft, es ist schön und gut, wenn ihr New Thought-Leute sagt, macht euch keine Sorgen. Aber was soll ein Mensch tun, wenn er an all die möglichen Dinge denkt, die vor ihm liegen und die ihn und seine Pläne durcheinanderbringen könnten? Nun, alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass derjenige töricht ist, der sich Gedanken über die Probleme macht, die irgendwann in der Zukunft auf ihn zukommen. Die meisten Dinge, über die wir uns Sorgen machen, treten überhaupt nicht ein. Ein großer Teil der anderen kommt in milderer Form, als wir erwartet hatten. Und es gibt immer andere Dinge, die zur gleichen Zeit kommen und uns helfen, die Schwierigkeiten zu überwinden. Die Zukunft hält für uns nicht nur Schwierigkeiten bereit, die es zu überwinden gilt, sondern auch Mittel, die uns bei der Überwindung der Schwierigkeiten helfen. Die Dinge regeln sich von selbst. Wir sind auf alle Schwierigkeiten vorbereitet, die auf uns zukommen können, und wenn die Zeit gekommen ist, sind wir irgendwie in der Lage, sie zu bewältigen. Gott stimmt nicht nur den Wind auf das geschorene Lamm ab, sondern er stimmt auch das geschorene Lamm auf den Wind ab. Der Wind und die Schuhe kommen nicht zusammen. Normalerweise hat das Lamm genug Zeit, um sich zu reifen, und dann wächst im Allgemeinen neue Wolle, bevor der kalte Wind kommt. Es ist gut gesagt worden, dass 9/10 der Sorgen sich um Dinge drehen, die nie eintreten, und dass das andere Zehntel sich um Dinge dreht, die wenig oder gar nicht von Bedeutung sind. Wenn das so ist, was nützt es dann also, wenn Sie all Ihre Kraftreserven aufbrauchen, um sich über zukünftige Probleme aufzuregen? Warten Sie lieber, bis Ihre Probleme wirklich kommen, bevor Sie sich Sorgen machen. Sie werden feststellen, dass Sie durch dieses Ansparen von Energie in der Lage sein werden, jeder Art von Schwierigkeiten zu begegnen, die auf Sie zukommen. Was ist es eigentlich, das die ganze Energie eines Mannes oder einer Frau verbraucht? Ist es die tatsächliche Überwindung von Schwierigkeiten oder die Sorge um bevorstehende Probleme? Es heißt immer morgen, morgen. Und doch kommt das Morgen nie so, wie wir es befürchtet haben. Der morgige Tag ist in Ordnung. Er bringt sowohl Gutes als auch Unangenehmes mit sich. Wenn ich mich hinsetze und über die Dinge nachdenke, von denen ich einst befürchtete, dass sie auf mich zukommen könnten, muss ich lachen. Wo sind diese befürchteten Dinge jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe fast vergessen, dass ich sie jemals gefürchtet habe. Sie brauchen die Sorge nicht zu bekämpfen. Das ist nicht der Weg, um die Gewohnheit zu überwinden. Üben Sie sich einfach in Konzentration und lernen Sie dann, sich auf etwas zu konzentrieren, das direkt vor Ihnen liegt. Und Sie werden feststellen, dass der Gedanke an die Sorge verschwunden ist. Der Geist kann immer nur an eine Sache denken. Und wenn Sie sich auf eine helle Sache konzentrieren, wird die andere Sache verblassen. Es gibt bessere Wege, unangenehme Gedanken zu überwinden, als sie zu bekämpfen. Lernen Sie, sich auf Gedanken zu konzentrieren, die einen entgegengesetzten Charakter haben, und Sie werden das Problem gelöst haben. Wenn der Verstand voller Sorgengedanken ist, kann er keine Zeit finden, Pläne auszuarbeiten, die Ihnen nützen. Wenn Sie sich aber auf helle, hilfreiche Gedanken konzentriert haben, werden Sie feststellen, dass er unbewusst zu arbeiten beginnt. Und wenn die Zeit gekommen ist, werden Sie alle möglichen Pläne und Methoden finden, mit denen Sie in der Lage sein werden, die Anforderungen an Sie zu erfüllen. Halten Sie Ihre geistige Einstellung richtig, und alles wird Ihnen hinzugefügt werden. Es hat keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Das hat noch nie etwas gebracht und wird auch nie etwas bringen. Helle, fröhliche und glückliche Gedanken ziehen helle, fröhliche und glückliche Dinge zu uns. Sorgen vertreiben sie. Kultivieren Sie also die richtige geistige Einstellung. Kapitel 8: Das Gesetz der geistigen Kontrolle. Ihre Gedanken sind entweder treue Diener oder tyrannische Herren, ganz wie Sie es zulassen. Sie haben das Sagen. Treffen Sie Ihre Wahl. Entweder gehen Sie unter der Leitung des festen Willens an Ihre Arbeit und tun das Beste, was Sie können, nicht nur in Ihren wachen Stunden, sondern auch, wenn Sie schlafen. Einige unserer besten geistigen Arbeiten werden für uns erledigt, wenn unser bewusster Verstand ruht, wie die Tatsache beweist, dass wir am Morgen feststellen, dass lästige Probleme während der Nacht für uns ausgearbeitet wurden, nachdem wir sie scheinbar aus unseren Gedanken entlassen hatten. Entweder gehen Sie also unter der Leitung des festen Willens an Ihre Arbeit und tun das Beste, oder Ihre Gedanken reiten auf Ihnen herum und machen Sie zu Ihren Sklaven, wenn Sie dumm genug sind, Ihnen das zu erlauben. Mehr als die Hälfte der Menschen auf der Welt sind Sklaven jedes vagabundierenden Gedankens, der es für angebracht hält, sie zu quälen. Ihr Geist ist ihnen zu ihrem Besten und zu ihrem eigenen Nutzen gegeben, nicht um sie zu benutzen. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die dies zu erkennen scheinen und die die Kunst verstehen, den Geist zu steuern. Der Schlüssel zu diesem Geheimnis ist Konzentration. Mit ein wenig Übung wird jeder Mensch die Fähigkeit entwickeln, seine geistige Maschine richtig zu benutzen. Wenn Sie eine geistige Arbeit zu erledigen haben, konzentrieren Sie sich darauf und schließen Sie alles andere aus, und Sie werden feststellen, dass sich der Verstand sofort auf die Arbeit konzentriert, die Sie vor sich haben, und dass die Dinge in kürzester Zeit geklärt sind. Es gibt keine Reibung mehr, und alle unnützen Bewegungen oder verlorenen Kräfte werden vermieden. Jedes Pfund Energie wird genutzt, und jede Umdrehung des geistigen Antriebsrades bringt etwas ein. Es zahlt sich aus, ein kompetenter geistiger Ingenieur sein zu können. Und derjenige, der weiß, wie er seinen geistigen Motor zu betreiben hat, weiß, dass eines der wichtigsten Dinge darin besteht, ihn nach getaner Arbeit abstellen zu können. Er schüttet nicht weiter Kohle in den Ofen und hält einen hohen Druck aufrecht, wenn die Arbeit beendet ist oder wenn der Tagesanteil der Arbeit erledigt ist und die Feuer bis zum nächsten Tag aufgestaut werden sollten. Manche Leute tun so, als ob die Maschine immer laufen müsste, egal ob es etwas zu tun gibt oder nicht. Und dann beschweren sie sich, wenn sie abgenutzt ist und wackelt und repariert werden muss. Diese geistigen Motoren sind gute Maschinen, die intelligent gepflegt werden müssen. Denjenigen, die mit den Gesetzen der geistigen Kontrolle vertraut sind, erscheint es absurd, nachts wach zu liegen und sich über die Probleme des Tages oder, was häufiger der Fall ist, des morgigen Tages zu ärgern. Es ist genauso einfach, den Geist zu verlangsamen, wie einen Motor zu verlangsamen, und Tausende von Menschen lernen in diesen Tagen des neuen Denkens, dies zu tun. Am besten ist es, an etwas anderes zu denken, so weit wie möglich von dem aufdringlichen Gedanken entfernt. Es hat keinen Sinn, einen unangenehmen Gedanken mit dem Ziel zu bekämpfen, ihn niederzuschlagen. Das ist eine große Energieverschwendung. Und je öfter Sie sagen, ich werde nicht an diese Sache denken, desto mehr kommt sie in Ihren Geist, denn Sie halten sie dort fest, um sie zu treffen. Lassen Sie sie los. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes und halten Sie sie dort durch eine Willensanstrengung. Ein wenig Übung wird Ihnen in dieser Richtung sehr helfen. Im Fokus der Aufmerksamkeit ist immer nur Platz für eine Sache. Richten Sie also Ihre ganze Aufmerksamkeit auf einen Gedanken, und die anderen werden sich davonschleichen. Probieren Sie es aus. Kapitel 9: Die Durchsetzung der Lebenskraft. Ich habe Ihnen von den Vorteilen erzählt, die es mit sich bringt, die Angst loszuwerden. Jetzt möchte ich Ihnen Leben einhauchen. Viele von Ihnen haben so gelebt, als ob sie tot wären. Kein Ehrgeiz, keine Energie, keine Vitalität, kein Interesse, kein Leben. Das wird niemals ausreichen. Sie stagnieren. Wachen Sie auf und geben Sie ein paar Lebenszeichen von sich. Dies ist nicht der Ort, an dem Sie wie eine lebende Leiche herumstolzieren können. Dies ist der Ort für hellwache, aktive, lebendige Menschen. Und ein gutes allgemeines Erwachen ist das, was nötig ist. Obwohl es nichts Geringeres als einen Trompetenstoß Gabriels bräuchte, um einige der Menschen aufzuwecken, die herumstolzieren und denken, sie seien lebendig, die aber in Wirklichkeit tot sind für alles, was das Leben lebenswert macht. Wir müssen das Leben durch uns fließen lassen und ihm erlauben, sich natürlich auszudrücken. Lassen Sie sich weder von den kleinen noch von den großen Sorgen des Lebens deprimieren und Ihre Vitalität verlieren. Machen Sie die Lebenskraft in sich geltend und manifestieren Sie sie in jedem Gedanken, jeder Handlung und jeder Tat. Und schon bald werden Sie beschwingt sein und vor Vitalität und Energie geradezu übersprudeln. Bringen Sie ein wenig Leben in Ihre Arbeit, in Ihr Vergnügen, in sich selbst. Hören Sie auf, Dinge halbherzig zu tun, und beginnen Sie, sich für das zu interessieren, was Sie tun, sagen und denken. Es ist erstaunlich, wie viel Interesse wir an den gewöhnlichen Dingen des Lebens finden können, wenn wir nur aufwachen wollen. Überall um uns herum gibt es interessante Dinge, interessante Ereignisse, die sich jeden Moment ereignen. Aber wir werden sie nicht wahrnehmen, wenn wir nicht unsere Lebenskraft einsetzen und beginnen, tatsächlich zu leben, anstatt nur zu existieren. Kein Mann und keine Frau hat es je zu etwas gebracht, wenn er oder sie nicht Leben in die Aufgaben des täglichen Lebens, die Taten, die Gedanken gebracht hat. Was die Welt braucht, sind lebendige Männer und Frauen. Schauen Sie einfach in die Augen der Menschen, denen Sie begegnen, und sehen Sie, wie wenige von ihnen wirklich lebendig sind. Den meisten von ihnen fehlt jener Ausdruck bewussten Lebens, der den Menschen, der lebt, von dem unterscheidet, der einfach nur existiert. Ich möchte, dass Sie sich diesen Sinn für bewusstes Leben aneignen, damit Sie ihn in Ihrem Leben manifestieren und zeigen können, was die Mentalwissenschaft für Sie getan hat. Ich möchte, dass Sie sich heute an die Arbeit machen und beginnen, sich nach dem neuesten Muster umzugestalten. Sie können das tun, wenn Sie nur das richtige Interesse an der Aufgabe zeigen. Affirmation und Übung. Ich bin lebendig. Verankere in deinem Geist den Gedanken, dass das Ich in dir sehr lebendig ist und dass du das Leben vollständig manifestierst, geistig und körperlich. Und behalte diesen Gedanken dort, indem du dir mit ständigen Wiederholungen des Losungswortes hilfst. Lass dir den Gedanken nicht entgehen, sondern dränge ihn immer wieder in den Geist zurück. Behalte ihn so oft wie möglich vor deinem geistigen Auge. Wiederhole die Losung, wenn du morgens aufwachst. Sage sie dir, wenn du abends zu Bett gehst. Sage sie zu den Mahlzeiten und wann immer du kannst, mindestens einmal pro Stunde. Mache dir ein Bild von dir selbst, wie du mit Leben und Energie erfüllt bist. Werde diesem Bild so weit wie möglich gerecht. Wenn du eine Aufgabe beginnst, sage dir, ich bin lebendig und mische so viel Leben wie möglich in die Aufgabe. Wenn du dich deprimiert fühlst, sag einfach, ich lebe und atme dann ein paar Mal tief ein und lasse bei jedem Einatmen den Gedanken zu, dass du Kraft und Leben einatmest. Und wenn du ausatmest, halte den Gedanken fest, dass du alle alten, toten, negativen Zustände ausatmest und froh bist, sie loszuwerden. Schließe dann mit einer ernsten, kraftvollen Affirmation ab. Ich bin lebendig und meine es auch so, wenn du es sagst. Lass deine Gedanken in Taten Gestalt annehmen. Begnüge dich nicht damit zu sagen, dass du lebst, sondern beweise es durch deine Taten. Interessiere dich für die Dinge, die du tust, und treibe dich nicht mit Tagträumereien herum. Komm zur Sache und lebe dein Leben. Kapitel 10: Das Training des Gewohnheitsgeistes. Professor William James, der bekannte Lehrer und Autor der Psychologie, sagt es sehr treffend. Das Wichtigste bei der Erziehung ist es, unser Nervensystem zu unserem Verbündeten und nicht zu unserem Feind zu machen. Zu diesem Zweck müssen wir so früh wie möglich so viele nützliche Handlungen wie möglich automatisch und gewohnheitsmäßig machen und uns so sorgfältig wie möglich davor hüten, in Gewohnheiten hineinzuwachsen, die sich als nachteilig erweisen könnten. Wenn wir uns eine neue Gewohnheit aneignen oder eine alte ablegen, müssen wir darauf achten, dass wir mit einer möglichst starken und entschlossenen Initiative beginnen. Lassen Sie niemals eine Ausnahme zu, bevor die neue Gewohnheit nicht fest in Ihrem Leben verwurzelt ist. Ergreifen Sie die allererste Gelegenheit, um auf jeden Vorsatz, den Sie fassen, und auf jede emotionale Anregung, die Sie erfahren, in Richtung der Gewohnheiten zu handeln, die Sie anstreben. Dieser Ratschlag ist allen Studenten der Mentalwissenschaften bekannt, aber er drückt die Sache deutlicher aus, als es die meisten von uns getan haben. Er macht deutlich, wie wichtig es ist, die richtigen Impulse an das Unterbewusstsein weiterzugeben, damit sie automatisch und zur zweiten Natur werden. Unser Unterbewusstsein ist ein großer Speicher für alle möglichen Anregungen von uns selbst und von anderen. Und da es der Gewohnheitsgeist ist, müssen wir darauf achten, ihm das richtige Material zu schicken, aus dem es Gewohnheiten machen kann. Wenn wir es uns zur Gewohnheit machen, bestimmte Dinge zu tun, können wir sicher sein, dass das Unterbewusstsein es uns leichter machen wird, genau dasselbe immer wieder zu tun. Jedes Mal leichter, bis wir schließlich fest mit den Seilen und Ketten der Gewohnheit verbunden sind und es mehr oder weniger schwierig, manchmal fast unmöglich finden, uns von dem verhassten Ding zu befreien. Wir sollten uns gute Gewohnheiten für die Stunde der Not aneignen. Die Zeit wird kommen, in der wir unser Bestes geben müssen, und es liegt heute an uns, ob wir in dieser Stunde der Not automatisch und fast ohne Nachdenken das Richtige tun oder ob wir uns mit den Ketten der Dinge abmühen, die dem entgegenstehen, was wir in diesem Moment wünschen. Wir müssen immer auf der Hut sein, um die Bildung unerwünschter Gewohnheiten zu verhindern. Es mag nicht besonders schädlich sein, eine bestimmte Sache heute zu tun oder vielleicht morgen wieder, aber es kann sehr schädlich sein, sich diese bestimmte Sache zur Gewohnheit zu machen. Wenn Sie mit der Frage konfrontiert werden, was von diesen beiden Dingen soll ich tun, lautet die beste Antwort: Ich werde das tun, was ich mir zur Gewohnheit machen möchte. Wenn wir uns eine neue Gewohnheit aneignen oder mit einer alten brechen wollen, sollten wir uns mit so viel Enthusiasmus wie möglich in die Aufgabe stürzen, um möglichst viel Boden zu gewinnen, bevor sich die Energie verausgabt, wenn sie auf die Reibung der bereits gebildeten, entgegengesetzten Gewohnheiten trifft. Wir sollten damit beginnen, einen möglichst starken Eindruck auf das Unterbewusstsein zu machen. Dann sollten wir ständig auf der Hut sein vor der Versuchung, den neuen Vorsatz nur dieses eine Mal zu brechen. Der Gedanke nämlich, nur dieses eine Mal, macht mehr gute Vorsätze zunichte als jede andere Ursache. In dem Moment, in dem Sie nur dieses eine Mal nachgeben, führen Sie die dünne Kante des Keils ein, der am Ende Ihren Vorsatz in Stücke reißen wird. Ebenso wichtig ist die Tatsache, dass Ihr Entschluss jedes Mal stärker wird, wenn Sie der Versuchung widerstehen. Setzen Sie Ihren Vorsatz so früh und so oft wie möglich in die Tat um, denn mit jeder Umsetzung von Gedanken in Taten wird er stärker. Jedes Mal, wenn Sie Ihrem ursprünglichen Vorsatz Taten folgen lassen, gewinnen Sie an Stärke. Den Verstand kann man mit einem Stück Papier vergleichen, das gefaltet wurde. Danach neigt er dazu, sich immer in der gleichen Falte zu falten. Es sei denn, wir machen eine neue Falte oder einen neuen Falz, dann folgt er den letzten Linien. Und diese Faltungen sind Gewohnheiten. Jedes Mal, wenn wir eine machen, ist es für den Verstand so viel einfacher, danach entlang derselben Falte zu falten. Lasst uns unsere geistigen Falze an die richtige Stelle setzen. Kapitel 11: Die Psychologie der Emotionen. Man neigt dazu, die Gefühle als unabhängig von der Gewohnheit zu betrachten. Wir können uns leicht vorstellen, dass man Gewohnheiten des Handelns und sogar des Denkens erwirbt, aber wir sind geneigt, die Emotionen als etwas zu betrachten, das mit dem Fühlen zusammenhängt und von der intellektuellen Anstrengung völlig losgelöst ist. Ungeachtet der Unterscheidung zwischen den beiden sind jedoch beide weitgehend von der Gewohnheit abhängig, und man kann seine Emotionen unterdrücken, verstärken, entwickeln und verändern, genauso wie man Handlungsgewohnheiten und Gedankengänge regulieren kann. Es ist ein Axiom der Psychologie, dass Emotionen sich durch Wiederholung vertiefen. Wenn ein Mensch zulässt, dass ein Gefühl von ihm gründlich Besitz ergreift, wird es ihm leichter fallen, der gleichen Emotion beim zweiten Mal nachzugeben und so weiter, bis die bestimmte Emotion oder das Gefühl für ihn zur zweiten Natur wird. Wenn ein unerwünschtes Gefühl dazu neigt, sich dauerhaft bei Ihnen niederzulassen, sollten Sie besser anfangen, daran zu arbeiten, es loszuwerden oder zumindest es zu beherrschen. Der beste Zeitpunkt dafür ist der Anfang, denn mit jeder Wiederholung verfestigt sich die Gewohnheit und es wird schwieriger, sie wieder loszuwerden. Waren Sie jemals eifersüchtig? Wenn ja, werden Sie sich daran erinnern, wie heimtückisch sie sich zuerst genähert hat, wie subtil sie Ihnen hasserfüllte Suggestionen ins willige Ohr geflüstert hat und wie sie allmählich solche Suggestionen weiterverfolgt hat, bis sie schließlich anfingen, grün zu sehen. Eifersucht wirkt auf die Galle und vergiftet das Blut. Deshalb ist die Vorstellung von grün immer mit der Eifersucht verbunden. Dann erinnern Sie sich, wie die Sache zu wachsen schien und von Ihnen Besitz ergriff, bis Sie sie kaum noch abschütteln konnten. Es schien Ihnen, alle möglichen Gegenstände vor Augen zu führen, die Ihren Verdacht und Ihr Gefühl zu rechtfertigen schienen. Alles fing an, grün auszusehen. Das grünäugige Monster wurde immer fetter. Und so ist es mit jedem Gefühl oder jeder Emotion. Wenn Sie einem Wutanfall nachgeben, werden Sie feststellen, dass es Ihnen beim nächsten Mal leichter fällt, wütend zu werden. Und so ist es mit jedem Gefühl oder jeder Emotion. Wenn Sie einem Wutanfall nachgeben, werden Sie feststellen, dass es Ihnen beim nächsten Mal leichter fällt, wütend zu werden, wenn Sie weniger provoziert werden. Die Angewohnheit, sich gemein zu fühlen und zu handeln, braucht nicht lange, um sich in Ihrem neuen Zuhause fest einzunisten, wenn sie gefördert wird. Sorgen sind eine großartige Angewohnheit, um fett zu werden und zu wachsen. Die Menschen beginnen damit, sich über große Dinge zu sorgen und beginnen dann, sich über kleinere Dinge zu sorgen und zu ärgern. Und dann ist es die kleinste Kleinigkeit, die sie beunruhigt und bedrückt. Sie stellen sich vor, dass ihnen allerlei Böses widerfahren wird. Wenn sie eine Reise antreten, sind sie sicher, dass es einen Unfall geben wird. Scheint ein Kind ein wenig still zu sein, ist die besorgte Mutter sicher, dass es krank werden und sterben wird. Scheint der Ehemann nachdenklich zu sein, weil er einen Geschäftsplan schmiedet, dann ist die gute Ehefrau überzeugt, dass er sie nicht mehr liebt und sie weint. Und so geht es weiter. Sorgen, Sorgen, Sorgen. Jede Nachsicht macht die Gewohnheit noch heimischer. Nach einer Weile zeigt sich der fortgesetzte Gedanke in der Tat. Nicht nur, dass das Gemüt von den Gedanken vergiftet wird, die Stirn zeigt tiefe Falten zwischen den Augenbrauen und die Stimme nimmt den weinerlichen, raspelnden Ton an, der bei sorgengeplagten Menschen so üblich ist. Der Geisteszustand, der als Schuldzuweisung bekannt ist, ist eine weitere Emotion, die mit Übung dick wird. Zuerst wird diese Sache bemängelt, dann jene und schließlich alles. Die Person wird zu einem chronischen Nörgler, eine Last für Freunde und Verwandte und eine Sache, die von Außenstehenden gemieden werden sollte. Neid, Lieblosigkeit, Tratsch und Skandalisierung sind alles Gewohnheiten dieser Art. Die Samen sind in jeder menschlichen Brust und brauchen nur guten Boden und ein wenig Bewässerung, um lustvoll und stark zu werden. Jedes Mal, wenn Sie einer dieser negativen Emotionen nachgeben, machen Sie es einer Wiederholung derselben oder ähnlicher Emotionen umso leichter. Manchmal stellt man fest, dass man durch die Ermutigung einer unwürdigen Emotion einer ganzen Familie dieses geistigen Unkrauts Raum zum Wachsen gegeben hat. Das ist nun keine gute alte orthodoxe Predigt gegen die Sünde der schlechten Gedanken. Es geht lediglich darum, Ihre Aufmerksamkeit auf das Gesetz zu lenken, das der Psychologie der Gefühle zugrunde liegt. Es ist nicht neu, sondern so alt wie die Welt. So alt, dass viele von uns es ganz vergessen haben. Wenn Sie diese ständig unangenehmen und unerfreulichen Eigenschaften an den Tag legen und das daraus resultierende Unglück ertragen wollen, dann ist das Ihre Sache und Ihr Privileg. Es geht mich nichts an und ich halte Ihnen keine Predigt. Ich bin damit beschäftigt, mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern und ein Auge auf meine eigenen unerwünschten Gewohnheiten und Handlungen zu haben. Ich erkläre Ihnen lediglich die Gesetze in dieser Angelegenheit und Sie können den Rest erledigen. Wenn Sie sich diese Angewohnheiten abgewöhnen wollen, stehen Ihnen zwei Wege offen. Erstens, wann immer Sie sich dabei ertappen, dass Sie einem negativen Gedanken oder Gefühl nachhängen, ergreifen Sie es und sagen Sie ihm fest und energisch: Verschwinde. Das wird ihm zunächst nicht gefallen und der negative Gedanke wird sich aufbäumen, den Rücken krümmen und knurren wie eine beleidigte Katze. Aber keine Sorge, sagen Sie einfach: Hau ab zu ihm. Beim nächsten Mal wird er nicht mehr so selbstbewusst und aggressiv sein. Er wird ein wenig von der Angstgewohnheit gezeigt haben. Jedes Mal, wenn Sie eine solche Tendenz unterdrücken und abwürgen, wird sie schwächer werden und Ihr Wille stärker sein. Professor James sagt: Weigere dich, eine Leidenschaft auszudrücken, und sie stirbt. Zähle 10, bevor du deinem Ärger Luft machst. Und der Anlass erscheint lächerlich. Pfeifen, um den Mut aufrechtzuerhalten, ist keine bloße Redewendung. Sitzt du dagegen den ganzen Tag in trübsinniger Haltung, seufzt und antwortest auf alles mit düsterer Stimme, so bleibt deine Melancholie bestehen. Es gibt kein wertvolleres Gebot in der moralischen Erziehung als dieses, wie alle die Erfahrung haben, wissen. Wenn wir emotionale Tendenzen in uns selbst überwinden wollen, müssen wir eifrig und in erster Linie kaltblütig die äußeren Bewegungen jener gegensätzlichen Veranlagungen durchgehen, die wir kultivieren möchten. Glätte die Stirn, erhelle das Auge, zieh die Rücken und nicht die Bauchseite des Körpers zusammen, sprich in einer großen Tonart, mach dir ein freundliches Kompliment. Und dein Herz muss in der Tat frigide sein, wenn es nicht allmählich auftaut. Kapitel 12: Die Entwicklung neuer Gehirnzellen. Ich habe von dem Plan gesprochen, unerwünschte Gefühlszustände zu beseitigen, indem man sie verdrängt. Aber ein weitaus besserer Weg ist es, das Gefühl oder die Emotion zu kultivieren, die demjenigen, das man auslöschen möchte, direkt entgegengesetzt ist. Wir neigen sehr dazu, uns als Geschöpfe unserer Emotionen und Gefühle zu betrachten und uns einzubilden, dass diese Gefühle und Emotionen wir sind. Aber das ist weit davon entfernt, der Wahrheit zu entsprechen. Wahr ist, dass die Mehrheit der Menschen Sklaven ihrer Emotionen und Gefühle sind und in hohem Maße von ihnen beherrscht werden. Sie denken, dass Gefühle Dinge sind, die einen beherrschen oder von denen man sich nicht befreien kann, und so hören sie auf zu rebellieren. Sie beugen sich dem Gefühl, ohne es in Frage zu stellen, obwohl sie wissen, dass die Emotion oder der geistige Zug darauf ausgelegt ist, ihnen zu schaden und Unglück und Misserfolg, statt Glück und Erfolg zu bringen. Sie sagen, wir sind so gemacht und lassen es dabei bewenden. Die neue Psychologie lehrt die Menschen etwas Besseres. Sie sagt ihnen, dass sie Herr über ihre Emotionen und Gefühle sind, anstatt deren Sklaven zu sein. Sie sagt ihnen, dass Gehirnzellen entwickelt werden können, die sich in wünschenswerten Bahnen manifestieren, und dass die alten Gehirnzellen, die sich so unangenehm manifestiert haben, auf die Ruhestandsliste gesetzt werden können und aus Mangel an Gebrauch verkümmern dürfen. Die Menschen können sich selbst umgestalten und ihre gesamte Natur verändern. Das ist keine leere Theorie, sondern eine funktionierende Tatsache, die von Tausenden von Menschen bewiesen wurde und die immer mehr ins Blickfeld der Menschheit rückt. Unabhängig davon, welche Theorie des Geistes wir vertreten, müssen wir zugeben, dass das Gehirn das Organ und Instrument des Geistes ist. Zumindest in unserem gegenwärtigen Daseinszustand. Und dass das Gehirn in diesem Zusammenhang betrachtet werden muss. Das Gehirn ist wie ein wunderbares Musikinstrument mit Millionen von Tasten, auf denen wir unzählige Kombinationen von Tönen spielen können. Wir kommen mit bestimmten Tendenzen, Temperamenten und Veranlagungen auf die Welt. Wir können diese Neigungen durch Vererbung erklären oder durch Theorien über die Präexistenz, aber die Tatsachen bleiben dieselben. Bestimmte Tasten scheinen auf unsere Berührung leichter zu reagieren als andere. Bestimmte Töne scheinen zu erklingen, wenn der Strom der Umstände über die Saiten fegt. Und bestimmte andere Töne werden weniger leicht zum Schwingen gebracht. Aber wir stellen fest, dass, wenn wir uns nur mit dem Willen bemühen, die Äußerung einiger dieser leicht zu erklingenden Saiten zu zügeln, sie schwieriger zu erklingen beginnen und weniger anfällig dafür sind, von der vorbeiziehenden Brise bewegt zu werden. Und wenn wir auf einige der anderen Saiten achten, die bisher keinen klaren Ton von sich gegeben haben, werden wir sie bald in einen guten Zustand versetzen. Ihre Töne werden klar und lebendig erklingen und die weniger angenehmen Klänge übertönen. Wir haben Millionen von ungenutzten Gehirnzellen, die darauf warten, von uns kultiviert zu werden. Wir nutzen nur wenige von ihnen, und einige von ihnen arbeiten wir zu Tode. Wir sind in der Lage, einigen dieser Zellen eine Pause zu gönnen, indem wir andere Zellen verwenden. Das Gehirn kann auf eine Weise trainiert und kultiviert werden, die für jemanden, der sich nicht mit diesem Thema beschäftigt hat, unglaublich ist. Geistige Einstellungen können nach Belieben erworben und kultiviert, verändert und verworfen werden. Es gibt keine Entschuldigung mehr für Menschen, die unangenehme und schädliche Geisteshaltungen zeigen. Wir haben das Heilmittel in unseren eigenen Händen. Wir erwerben Gewohnheiten des Denkens, Fühlens und Handelns durch wiederholte Anwendung. Wir können mit einer Tendenz in eine bestimmte Richtung geboren werden, oder wir können uns Tendenzen durch Anregungen von anderen aneignen. Zum Beispiel durch Menschen um uns herum, durch Anregungen aus der Lektüre oder indem wir Lehrern zuhören. Wir sind ein Bündel von geistigen Gewohnheiten. Jedes Mal, wenn wir uns einem unerwünschten Gedanken oder einer unerwünschten Gewohnheit hingeben, wird es leichter, diesen Gedanken oder diese Handlung zu wiederholen. Und je öfter wir einen bestimmten wünschenswerten Gedanken äußern oder eine wünschenswerte Handlung ausführen, desto leichter wird es für uns, diesen Gedanken oder diese Handlung zu wiederholen. Geisteswissenschaftler haben die Angewohnheit, von wünschenswerten Gedanken oder geistigen Einstellungen als positiv und von unerwünschten als negativ zu sprechen. Dafür gibt es einen guten Grund. Der Verstand erkennt instinktiv bestimmte Dinge als gut für das Individuum, zu dem er gehört, und er macht den Weg für solche Gedanken frei und setzt ihnen den geringsten Widerstand entgegen. Sie haben eine viel größere Wirkung als ein unerwünschter Gedanke. Und ein einziger positiver Gedanke wirkt einer Reihe von negativen Gedanken entgegen. Der beste Weg, unerwünschte oder negative Gedanken und Gefühle zu überwinden, ist, die positiven zu kultivieren. Der positive Gedanke ist die stärkste Pflanze und wird mit der Zeit den negativen Gedanken aushungern, indem er ihm die für seine Existenz notwendige Nahrung entzieht. Natürlich wird sich der negative Gedanke anfangs heftig wehren, denn es ist ein Kampf ums Überleben. In der damaligen Umgangssprache heißt es, dass er sein Ende sieht, wenn man dem positiven Gedanken erlaubt zu wachsen und sich zu entwickeln. Und folglich macht er die Dinge für den Einzelnen unangenehm, bis er sich an die Arbeit gemacht hat, ihn auszuhungern. Die Gehirnzellen mögen es ebenso wenig wie jede andere Form von Lebensenergie, auf die lange Bank geschoben zu werden, und sie rebellieren und kämpfen, bis sie zu schwach dafür werden. Der beste Weg ist, diesem Unkraut des Geistes so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken, aber so viel Zeit wie möglich darauf zu verwenden, die neuen und schönen Pflanzen im Garten des Geistes zu gießen, zu hegen und zu pflegen. Wenn Sie dazu neigen, Menschen zu hassen, können Sie diesen negativen Gedanken am besten überwinden, indem Sie an seiner Stelle Liebe kultivieren. Denken Sie an die Liebe und leben Sie sie so oft wie möglich aus. Kultivieren Sie Gedanken der Freundlichkeit und behandeln Sie jeden so freundlich wie möglich, mit dem Sie in Kontakt kommen. Am Anfang werden Sie Schwierigkeiten haben, aber allmählich wird die Liebe den Hass besiegen und dieser wird anfangen zu erlahmen und zu verwelken. Wenn Sie zum Blues neigen, kultivieren Sie ein Lächeln und eine fröhliche Sicht der Dinge. Bestehen Sie darauf, dass Ihr Mund nach oben gebogene Ecken hat, und bemühen Sie sich mit Ihrem Willen, die Dinge von der guten Seite zu betrachten. Die Teufel werden natürlich einen Kampf anzetteln, aber schenken Sie ihnen keine Beachtung. Kultivieren Sie einfach weiter Optimismus und Fröhlichkeit. Lassen Sie hell, fröhlich und glücklich Ihre Parole sein und versuchen Sie, sie zu leben. Diese Rezepte mögen sehr alt und abgenutzt erscheinen, aber sie sind psychologische Wahrheiten und können von Ihnen zu Ihrem Vorteil genutzt werden. Wenn man einmal die Natur der Sache verstanden hat, kann man die Affirmationen und Autosuggestionen der verschiedenen Schulen verstehen und sich zunutze machen. Mit dieser Methode können Sie sich energisch statt träge, aktiv statt faul machen. Es ist alles eine Frage der Übung und der ständigen Arbeit. New Thought-Leute haben oft viel über das Halten des Gedankens zu sagen. Und in der Tat ist es notwendig, den Gedanken zu halten, um Ergebnisse zu erzielen. Aber es ist noch etwas mehr erforderlich. Sie müssen den Gedanken ausleben, bis er für Sie zur festen Gewohnheit wird. Gedanken nehmen Form an im Handeln, und Handlungen wiederum beeinflussen die Gedanken. Indem man also bestimmte Gedankengänge auslebt, reagieren die Handlungen auf den Verstand und fördern die Entwicklung des Teils des Verstandes, der in enger Beziehung zu der Handlung steht. Jedes Mal, wenn der Geist einen Gedanken hegt, wird die daraus resultierende Handlung leichter. Und jedes Mal, wenn eine Handlung ausgeführt wird, wird der entsprechende Gedanke leichter. Sie sehen also, dass die Sache in beide Richtungen funktioniert, Aktion und Reaktion. Wenn Sie sich fröhlich und glücklich fühlen, ist es ganz natürlich, dass Sie lachen. Und wenn Sie ein wenig lachen, werden Sie anfangen, sich heiter und fröhlich zu fühlen. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Das ist es, kurz und bündig. Wenn Sie eine bestimmte Handlungsgewohnheit kultivieren wollen, beginnen Sie damit, die dazugehörige geistige Haltung zu kultivieren. Und um diese geistige Einstellung zu kultivieren, fangen Sie an, die Handlung, die dem Gedanken entspricht, auszuleben oder zu vollziehen. versuchen Sie nun, diese Regel anzuwenden. Nehmen Sie sich etwas vor, von dem Sie wirklich meinen, dass es getan werden sollte, zu dem Sie aber keine Lust haben. Kultivieren Sie den Gedanken, der dazu führt. Sagen Sie zu sich selbst: Ich tue dies und jenes gerne. Und dann tun Sie es. Mit Freude denken Sie daran. Leben Sie den Gedanken aus, dass Sie die Sache gerne tun. Interessieren Sie sich für das Tun. Studieren Sie die beste Art und Weise, es zu tun. Setzen Sie Ihren Verstand ein. Seien Sie stolz darauf. Und Sie werden feststellen, dass Sie die Sache mit einer beträchtlichen Menge an Vergnügen und Interesse tun. Sie werden eine neue Gewohnheit kultiviert haben. Wenn Sie es vorziehen, es an einer geistigen Eigenschaft auszuprobieren, die Sie loswerden wollen, wird es auf die gleiche Weise funktionieren. Beginnen Sie damit, die gegenteilige Eigenschaft zu kultivieren. Denken Sie sie aus und handeln Sie so gut Sie können. Beobachten Sie dann die Veränderung, die eintreten wird. Lassen Sie sich durch den Widerstand, auf den Sie anfangs stoßen werden, nicht entmutigen, sondern singen Sie fröhlich: Ich kann und ich will, und machen Sie sich ernsthaft an die Arbeit. Das Wichtigste bei dieser Arbeit ist, dass Sie fröhlich und interessiert bleiben. Wenn Sie das schaffen, wird der Rest leicht sein. Kapitel 13: Die Anziehungskraft der Macht, das Verlangen. Wir haben über die Notwendigkeit gesprochen, die Angst loszuwerden, damit Ihr Verlangen die volle Kraft hat, mit der Sie arbeiten können. Angenommen, Sie haben diesen Teil der Aufgabe gemeistert oder zumindest den Weg dorthin eingeschlagen, werde ich Ihre Aufmerksamkeit nun auf einen anderen wichtigen Zweig des Themas lenken. Ich spiele auf das Thema der mentalen Lecks an. Nein, ich meine nicht die undichten Stellen, die dadurch entstehen, dass Sie Ihre eigenen Geheimnisse nicht bewahren. Das ist auch wichtig, aber das ist eine andere Geschichte. Das Leck, auf das ich mich jetzt beziehe, ist das, das durch die Angewohnheit entsteht, die Aufmerksamkeit auf jede vorbeiziehende Fantasie zu lenken und sich von ihr ablenken zu lassen. Um eine Sache zu erreichen, ist es notwendig, dass sich der Geist in sie verliebt und sich ihrer Existenz bewusst wird, fast unter Ausschluss von allem anderen. Man muss sich in die Sache, die man erreichen möchte, genauso verlieben, wie man sich in den Menschen, den man heiraten möchte, verlieben würde. Damit meine ich nicht, dass sie zu einem Monomanen werden und jegliches Interesse an allem anderen in der Welt verlieren sollten. Das geht nicht, denn der Geist muss Erholung und Abwechslung haben. Aber ich meine, dass sie so sehr auf die gewünschte Sache fixiert sein müssen, dass alles andere zweitrangig erscheint. Ein verliebter Mann mag zu allen anderen angenehm sein und die Pflichten und Vergnügungen des Lebens mit guter Laune erfüllen, aber im Grunde summt er vor sich hin: Nur diese Frau. Und jede seiner Handlungen ist darauf ausgerichtet, diese Frau zu bekommen und ihr ein bequemes Heim zu schaffen. Verstehen Sie, was ich meine? Sie müssen sich in das verlieben, was Sie wollen. Und ich meine damit ernsthaft verlieben. Denn das ist wahre Liebe. Ein Mensch auf der Suche nach Erfolg muss aus dem, was er begehrt, seine vorherrschende Leidenschaft machen. Er muss seine Gedanken auf die Hauptchance richten. Kraft wirkt am besten, wenn sie konzentriert ist. Der Verstand arbeitet auf der Ebene des Unterbewusstseins, und zwar fast immer im Sinne der herrschenden Leidenschaft oder des Wunsches. Er wird Dinge in Ordnung bringen und Pläne und Schemata zusammenflicken, und wenn Sie sie am meisten brauchen, wird er sie in Ihr Bewusstsein bringen, und Sie werden sich fühlen, als ob Sie eine wertvolle Hilfe von außen erhalten hätten. Wenn Sie jedoch Ihre Gedankenkraft zerstreuen, wird das Unterbewusstsein nicht wissen, wie es Ihnen gefallen kann, und das Ergebnis ist, dass Sie dazu neigen, von dieser Quelle der Hilfe und Unterstützung abgeschnitten zu werden. Außerdem verpassen Sie das mächtige Ergebnis konzentrierter Gedanken bei der bewussten Ausarbeitung der Einzelheiten Ihrer Pläne. Und der Mensch, dessen Geist von einem Dutzend Interessen erfüllt ist, versäumt es, die Anziehungskraft auszuüben, die der Mensch mit der einen beherrschenden Leidenschaft ausübt. Und er versäumt es, Personen, Dinge und Ergebnisse zu sich zu ziehen, die bei der Verwirklichung seiner Pläne hilfreich sind. Außerdem versäumt er es, sich in den Strom der Anziehungskraft einzureihen, durch den er mit denjenigen in Kontakt kommt, die ihm aufgrund harmonischer Interessen gerne helfen. Ich habe in meinen eigenen Angelegenheiten festgestellt, dass, wenn ich mir erlaubte, mich von irgendetwas außerhalb meiner regulären Arbeit ablenken zu lassen, es nur eine kurze Zeit dauerte, bis meine Einnahmen zurückgingen und mein Geschäft Anzeichen von mangelnder Vitalität zeigte. Ich will damit nicht sagen, dass ich große mentale Wellen mit der Idee aussenden musste, auf die Menschen einzuwirken. Kein bisschen davon. Ich begann einfach zu erkennen, was für eine gute Sache ich hatte. Und siehe da, mein Gedanke schien die Arbeit zu beleben und die Saat begann zu sprießen. Das ist keine bloße Einbildung, denn ich habe es bei mehreren Gelegenheiten erlebt. Ich habe mit vielen anderen über dieses Thema gesprochen und ich finde, dass unsere Erfahrungen vollkommen übereinstimmen. Gewöhnen Sie sich also nicht an, diese geistigen Lecks zuzulassen. Halten Sie Ihr Verlangen frisch und aktiv und lassen Sie es seine Arbeit tun, ohne dass es durch widersprüchliche Wünsche gestört wird. Bleiben Sie verliebt in die Sache, die Sie erreichen wollen. Füttern Sie Ihre Fantasie damit. Sehen Sie es als bereits erreicht an, aber verlieren Sie nicht Ihr Interesse. Behalten Sie die Hauptchance im Auge und halten Sie Ihre herrschende Leidenschaft stark und kraftvoll. Einige Wissenschaftler haben behauptet, dass dem gesamten Leben etwas zugrunde liegt, das man ebenso gut Liebe nennen könnte. Sie behaupten, dass die Liebe der Pflanze zum Wasser sie dazu veranlasst, ihre Wurzeln auszustrecken, bis sie das Geliebte gefunden hat. Man sagt, dass die Liebe der Blume zur Sonne sie veranlasst, von den dunklen Orten wegzuwachsen, damit sie das Licht empfangen kann. Die sogenannten chemischen Affinitäten sind in Wirklichkeit eine Form der Liebe. Und das Verlangen ist eine Manifestation dieser universellen Lebensliebe. Es ist also keine bloße Redensart, wenn ich Ihnen sage, dass Sie die Sache, die Sie erreichen wollen, lieben müssen. Nichts anderes als intensive Liebe wird es Ihnen ermöglichen, die vielen Hindernisse zu überwinden, die sich Ihnen in den Weg stellen. Nichts anderes als diese Liebe wird Sie befähigen, die Lasten der Aufgabe zu tragen. Je mehr Sehnsucht Sie nach einer Sache haben, desto mehr lieben Sie sie. Und je mehr Sie sie lieben, desto größer wird die Anziehungskraft sein, die auf Ihre Verwirklichung ausgeübt wird. Sowohl in Ihnen selbst als auch außerhalb von Ihnen. Also lieben Sie nur eine Sache auf einmal. Kapitel 14. Die großen dynamischen Kräfte. Sie haben den Unterschied zwischen den erfolgreichen und starken Menschen in allen Lebensbereichen und den erfolglosen schwachen Menschen um sie herum bemerkt. Sie sind sich der sehr unterschiedlichen Eigenschaften der beiden Klassen bewusst, aber irgendwie fällt es ihnen schwer, genau auszudrücken, worin der Unterschied besteht. Lassen Sie uns einen Blick auf die Sache werfen. Buxton sagte, »Je länger ich lebe, desto sicherer bin ich, dass der große Unterschied zwischen den Menschen, den Schwachen und den Mächtigen, den Großen und den Unbedeutenden, Energie und unbesiegbare Entschlossenheit ist. Diese Eigenschaft macht alles möglich, was in dieser Welt getan werden kann.« Ich wüsste nicht, wie man diesen Gedanken noch deutlicher ausdrücken könnte, als Buxton es getan hat. Er hat den Finger genau in die Mitte des Themas gelegt. Sein Auge hat in das Herz der Sache gesehen. Energie und unbesiegbare Entschlossenheit. Diese beiden Dinge werden mächtige Hindernisse aus dem Weg räumen und die größten Hindernisse überwinden. Und doch müssen sie zusammen eingesetzt werden. Energie ohne Entschlossenheit ist reine Verschwendung. Viele Menschen haben Energie im Überfluss, sie sind voll davon. Und doch fehlt es ihnen an Konzentration. Es fehlt ihnen die geballte Kraft, die sie befähigt, ihre Macht auf den richtigen Punkt zu bringen. Energie ist gar nicht so selten, wie viele meinen. Ich kann mich jederzeit umschauen und eine Reihe von Menschen auswählen, die voller Energie sind. Viele von ihnen haben ein Plus an Energie. Und doch scheinen sie irgendwie nicht voranzukommen. Sie verschwenden ihre Energie die ganze Zeit. Jetzt machen sie mit dieser Sache herum, jetzt mischen sie sich in jene ein. Sie nehmen sich irgendeine Kleinigkeit vor, die nicht wirklich von Interesse oder Bedeutung ist, und verschwenden genug Energie und Nervenkraft, um einen ganzen Tag lang zu arbeiten. Andere, die viel Energie haben, schaffen es nicht, sie mit der Kraft des Willens auf das gewünschte Ziel zu richten. Unbesiegbare Entschlossenheit. Das sind die Worte. Begeistern Sie sie nicht mit Ihrer Kraft? Wenn Sie etwas zu tun haben, machen Sie sich an die Arbeit und tun Sie es. Sammeln Sie Ihre Energie und lenken Sie sie dann durch Ihren Willen. Verleihen Sie ihr diese unbesiegbare Entschlossenheit und Sie werden die Sache erledigen. Jeder Mensch hat einen riesigen Willen in sich, aber die meisten von uns sind zu faul, ihn zu nutzen. Wir können uns nicht so weit aufraffen, dass wir wahrheitsgemäß sagen können, ich will. Wenn wir unseren Mut nur bis zu diesem Punkt anspannen können und ihn dann festhalten, damit er nicht zurückweicht, sind wir in der Lage, diese wunderbare Kraft, den menschlichen Willen, ins Spiel zu bringen. Der Mensch hat in der Regel nur eine schwache Vorstellung von der Macht des Willens, aber diejenigen, die die okkulten Lehren studiert haben, wissen, dass der Wille eine der großen dynamischen Kräfte des Universums ist. Und wenn er richtig eingesetzt und gelenkt wird, ist er in der Lage, fast wundersame Dinge zu vollbringen. Energie und unbesiegbare Entschlossenheit. Sind das nicht wunderbare Worte? Prägen Sie sie sich ein. Drücken Sie sie wie einen Würfel in das Wachs Ihres Geistes, und sie werden Ihnen in den Stunden der Not eine ständige Inspiration sein. Wenn Sie es schaffen, diese Worte in Ihrem Wesen vibrieren zu lassen, werden Sie ein Riese unter den Pygmäen sein. Sprechen Sie diese Worte immer und immer wieder und sehen Sie, wie Sie mit neuem Leben erfüllt werden, wie Ihr Blut zirkuliert, wie Ihre Nerven kribbeln. Machen Sie diese Worte zu einem Teil von sich selbst und dann gehen Sie ermutigt und gestärkt in den Kampf des Lebens. Setzen Sie sie in die Praxis um. Energie und unbesiegbare Entschlossenheit. Lassen Sie das Ihr Motto für Ihren Arbeitsalltag sein und Sie werden zu den seltenen Menschen gehören, die in der Lage sind, Dinge zu tun. Viele Menschen werden davon abgehalten, ihr Bestes zu geben, weil sie sich selbst im Vergleich zu den Erfolgreichen des Lebens unterschätzen oder vielmehr die Erfolgreichen im Vergleich zu sich selbst überbewerten. Eines der merkwürdigen Dinge, die denjenigen auffallen, die mit den Menschen in Kontakt kommen, die angekommen sind, ist die Tatsache, dass diese erfolgreichen Menschen gar nicht außergewöhnlich sind. Man trifft sich mit einem großen Schriftsteller und ist enttäuscht, dass er sehr gewöhnlich ist. Er unterhält sich nicht brillant, und in der Tat kennen Sie eine Menge alltäglicher Menschen, die weitaus brillanter zu sein scheinen als dieser Mann, der sie durch seine Brillanz in seinen Büchern blendet. Sie treffen einen großen Staatsmann, und er scheint nicht annähernd so weise zu sein wie viele alte Leute in ihrem Dorf, die ihre Weisheit an die Wüstenluft verschwenden. Sie treffen einen großen Industriemanager, und er vermittelt ihnen nicht den Eindruck der Klugheit, die bei einem kleinen, feilschenden Händler in ihrer eigenen Stadt so ausgeprägt ist. Woran liegt das eigentlich? Ist der Ruf dieser Leute frei erfunden oder wo liegt das Problem? Das Problem ist folgendes. Sie haben sich vorgestellt, dass diese Menschen aus höherem Metall sind und sind enttäuscht, wenn sie feststellen, dass sie aus demselben Stoff gemacht sind wie sie selbst und die Menschen um sie herum. Aber, so fragen Sie sich, worin liegt die Größe Ihrer Leistung? Hauptsächlich in diesem. Der Glaube an sich selbst und an die Ihnen innewohnende Kraft, an Ihre Fähigkeit, sich auf die anstehende Arbeit zu konzentrieren, wenn Sie arbeiten, und an Ihre Fähigkeit, Kraftverluste zu vermeiden, wenn Sie nicht arbeiten. Sie glauben an sich selbst und setzen jede Anstrengung in die Tat um. Ihr Dorfweiser verschüttet seine Weisheit an jeder Ecke und redet mit vielen Dummköpfen. Wäre er wirklich weise, würde er seine Weisheit aufsparen und sie dort platzieren, wo sie etwas bewirken würde. Der brillante Schriftsteller verschwendet seinen Witz nicht an jeden, sondern schließt die Schublade, in der er seinen Witz aufbewahrt, und öffnet sie erst, wenn er bereit ist, sich zu konzentrieren und zur Sache zu kommen. Der Industriemanager hat nicht den Wunsch, sie mit seiner Klugheit und Smartness zu beeindrucken. Das hat er nie getan, nicht einmal, als er jung war. Die großen Menschen der Welt, also diejenigen, die angekommen sind, unterscheiden sich nicht sehr von Ihnen oder mir oder dem Rest von uns. Wir alle sind im Grunde genommen gleich. Man muss sie nur kennenlernen, um zu sehen, wie gewöhnlich sie doch sind. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie wissen, wie Sie das Material, das in Ihnen steckt, nutzen können, während der Rest der Menge das nicht weiß oder sogar daran zweifelt, ob das wahre Material vorhanden ist. Ein Mensch, der es geschafft hat, beginnt in der Regel mit der Erkenntnis, dass er sich gar nicht so sehr von den erfolgreichen Menschen unterscheidet, von denen er so viel hört. Das gibt diesem Menschen Selbstvertrauen. Und das Ergebnis ist, dass er herausfindet, dass er in der Lage ist, Dinge zu tun. Dann lernt er, den Mund zu halten und seine Energie nicht zu verschwenden oder zu vergeuden. Er speichert seine Energie und konzentriert sich auf die anstehende Aufgabe, während seine Kameraden ihre Energie in alle Richtungen verstreuen und versuchen anzugeben und die Leute wissen zu lassen, wie schlau sie sind. Der Mensch, der ankommt, zieht es vor, auf den Beifall zu warten, der auf vollbrachte Taten folgt, und kümmert sich wenig um das Lob, das mit Versprechungen dessen einhergeht, was wir eines Tages zu tun gedenken, oder mit der zur Schaustellung von Klugheit ohne Werke. Einer der Gründe dafür, dass Menschen, die mit erfolgreichen Menschen zu tun haben, oft selbst erfolgreich sind, ist, dass sie den erfolgreichen Menschen beobachten können und sozusagen den Trick seiner Größe mitbekommen. Sie sehen, dass er ein ganz normaler Mensch ist, aber dass er fest an sich glaubt und auch, dass er keine Energie verschwendet, sondern seine ganze Kraft für die eigentlichen Aufgaben aufwendet. Und weil sie von seinem Beispiel profitieren, fangen sie an zu arbeiten und setzen die Lektion in ihrem eigenen Leben um. Was ist nun die Moral von der Geschichte? Ganz einfach. Unterschätzen Sie sich nicht und überbewerten Sie andere nicht. Erkennen Sie, dass Sie aus gutem Material gemacht sind und dass in Ihrem Geist viele gute Dinge verborgen sind. Dann machen Sie sich an die Arbeit und entfalten Sie diese guten Dinge. Machen Sie etwas aus diesen guten Dingen. Tun Sie dies, indem Sie den Dingen, die vor Ihnen liegen, Ihre Aufmerksamkeit schenken und indem Sie jedem das Beste geben, was in Ihnen steckt, in dem Wissen, dass noch viel mehr Gutes in Ihnen steckt, bereit für die neuen Aufgaben, die kommen werden. Setzen Sie das Beste von Ihnen in die anstehende Aufgabe ein und betrügen Sie nicht die gegenwärtige Aufgabe zugunsten einer zukünftigen. Ihr Vorrat ist unerschöpflich. Verschwenden Sie Ihr gutes Zeug nicht an die Menge der Gaffer, Beobachter und Kritiker, die Ihnen bei der Arbeit zusehen. Heben Sie Ihre guten Ideen für Ihre Arbeit auf und warten Sie nicht zu sehr auf den Applaus. Heben Sie sich Ihre guten Gedanken für Texte auf, wenn Sie ein Schriftsteller sind. Heben Sie sich Ihre glänzenden Pläne für die Praxis auf, wenn Sie ein Geschäftsmann sind. Und heben Sie sich Ihre Weisheit für Gelegenheiten auf, wenn Sie ein Staatsmann sind. Diese Lehre ist vielleicht nicht besonders hoch, aber sie ist das, was viele von Ihnen dringend brauchen. Hören Sie auf, herumzualbern, und machen Sie sich an die Arbeit. Hören Sie auf, gutes Rohmaterial zu verschwenden, und fangen Sie an, etwas Wertvolles zu schaffen. Kapitel 15: Das eigene Beanspruchen. Kürzlich sagte ich in einem Gespräch zu einer Frau, sie solle Mut fassen und nach einer bestimmten guten Sache greifen, nach der sie sich seit vielen Jahren gesehnt hatte und die nun endlich in Sicht zu sein schien. Ich sagte ihr, dass es so aussähe, als würde ihr Wunsch bald erfüllt werden, dass das Gesetz der Anziehung es ihr bringen würde. Ihr fehlte der Glaube, und sie wiederholte immer wieder: »Oh, es ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist zu gut für mich.« Sie war noch nicht aus dem Stadium des Staubwurms herausgekommen, und obwohl sie das gelobte Land in Sichtweite hatte, weigerte sie sich, es zu betreten, weil es zu gut für sie war. Ich glaube, es ist mir gelungen, ihr so viel Ingwer einzuflößen, dass sie ihr Land für sich beanspruchen kann. Denn die letzten Berichte zeigen, dass sie es in Besitz nimmt. Aber das ist nicht das, was ich Ihnen sagen möchte. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass nichts zu gut für Sie ist. Egal wie großartig die Sache sein mag, egal wie unverdient Sie zu sein scheinen. Sie haben Anspruch auf das Beste, was es gibt, denn es ist Ihr direktes Erbe. Haben Sie also keine Angst zu fragen, zu fordern und zu nehmen. Die guten Dinge der Welt sind nicht der Anteil einiger bevorzugter Menschen. Sie gehören allen, aber sie kommen nur zu denen, die weise genug sind zu erkennen, dass die guten Dinge ihnen von Rechts wegen zustehen und die mutig genug sind, nach ihnen zu greifen. Viele gute Dinge gehen verloren, wenn man nicht danach fragt. Viele wunderbare Dinge gehen ihnen verloren, weil sie sich ihrer unwürdig fühlen. Viele großartige Dinge gehen ihnen verloren, weil ihnen das Vertrauen und der Mut fehlen, sie einzufordern und in Besitz zu nehmen. Nur der Tapfere verdient das Schöne, sagt ein altes Sprichwort, und diese Regel gilt für alle Bereiche menschlicher Bemühungen. Wenn Sie ständig wiederholen, dass Sie der guten Sache unwürdig sind, dass sie zu gut für Sie ist, wird das Gesetz Sie beim Wort nehmen und glauben, was Sie sagen. Das ist das Besondere am Gesetz. Es glaubt, was Sie sagen. Es nimmt Sie ernst. Seien Sie also vorsichtig mit dem, was Sie ihm sagen, denn es wird dazu neigen, Ihnen Glauben zu schenken. Sagen Sie ihm, dass Sie das Beste verdienen, was es gibt, und dass es nichts gibt, was zu gut für Sie ist. Und das Gesetz wird Sie wahrscheinlich ernst nehmen und sagen: »Ich denke, er hat recht. Ich werde ihm alles geben, was er will.« Aber wenn Sie sagen: »Oh, es ist zu gut für mich«, wird das Gesetz wahrscheinlich sagen: »Nun, ich würde mich nicht wundern, wenn das so wäre. Er muss es doch wissen, und es steht mir nicht zu, ihm zu widersprechen.« Warum sollte etwas zu gut für Sie sein? Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was Sie eigentlich sind? Sie sind eine Manifestation des Ganzen und haben ein vollkommenes Anrecht auf alles, was es gibt. Oder, wenn Sie es lieber so sehen wollen, Sie sind ein Kind des Unendlichen und haben ein Anrecht auf alles. Je ernsthafter Sie etwas verlangen, je zuversichtlicher Sie sind, es zu erhalten, je mehr Willen Sie aufbringen, um danach zu greifen, desto sicherer werden Sie es erhalten. Starkes Verlangen, zuversichtliche Erwartung, Mut zum Handeln – diese Dinge bringen Ihnen Ihr eigenes. Doch bevor sie diese Kräfte in die Tat umsetzen, müssen sie zu der Erkenntnis gelangen, dass sie lediglich um ihr eigenes bitten und nicht um etwas, auf das sie kein Recht oder keinen Anspruch haben. Solange in ihrem Geist auch nur der kleinste Zweifel an ihrem Recht auf die Dinge, die sie wollen, besteht, werden sie einen Widerstand gegen die Wirkung des Gesetzes errichten. Sie können so energisch fordern, wie sie wollen, aber es wird ihnen der Mut fehlen zu handeln, wenn sie einen letzten Zweifel an ihrem Recht auf das Gewünschte hegen. Wenn sie darauf beharren, das Gewünschte so zu betrachten, als gehöre es einem anderen und nicht ihnen selbst, versetzen sie sich in die Lage eines begehrlichen oder neidischen Menschen oder sogar in die eines verführten Diebes. In einem solchen Fall wird sich ihr Verstand dagegen sträuben, mit der Arbeit fortzufahren, denn er schreckt instinktiv vor dem Gedanken zurück, etwas zu nehmen, was ihnen nicht gehört. Der Verstand ist ehrlich. Aber wenn sie erkennen, dass das Beste, was das Universum bereithält, ihnen als göttlichem Erben gehört und dass genug für alle da ist, ohne dass sie jemand anderen berauben müssen, dann wird die Reibung beseitigt und die Barriere niedergerissen und das Gesetz beginnt, seine Arbeit zu tun. Ich glaube nicht an diese demütige Sache. Diese sanftmütige und bescheidene Haltung sagt mir nicht zu. Sie hat überhaupt keinen Sinn. Die Idee, aus solchen Dingen eine Tugend zu machen, wodurch der Mensch der Erbe des Universums ist und Anspruch auf alles hat, was er für sein Wachstum, sein Glück und seine Zufriedenheit braucht. Ich meine damit nicht, dass man eine überhebliche und herrschsüchtige Geisteshaltung einnehmen sollte. Auch das ist absurd, denn wahre Stärke zeigt sich nicht so. Wer schimpft, ist ein bekennender Schwächling. Er schimpft, um seine Schwäche zu verbergen. Der wahrhaft Starke ist ruhig, selbstbeherrscht und trägt ein Bewusstsein der Stärke in sich, das das Getöse und die Aufregung der vermeintlichen Stärke überflüssig macht. Aber entfernen Sie sich von dieser Hypnose der Demut, dieser sanftmütigen und demütigen Geisteshaltung. Werfen Sie Ihren Kopf zurück und schauen Sie der Welt direkt ins Gesicht. Es gibt nichts, wovor Sie sich fürchten müssen. Die Welt hat genauso viel Angst vor Ihnen wie Sie vor ihr. Seien Sie ein Mann oder eine Frau und nicht ein kriechendes Ding. Das gilt sowohl für Ihre geistige Haltung als auch für Ihr äußeres Auftreten. Hören Sie mit diesem Kriechen in Ihrem Geist auf. Sehen Sie sich selbst als aufrecht und dem Leben ohne Angst gegenüberstehend, und Sie werden allmählich in Ihr Ideal hineinwachsen. Es gibt nichts, was zu gut für Sie ist. Gar nichts. Das Beste, was es gibt, ist noch nicht gut genug für Sie, denn es liegen noch bessere Dinge vor Ihnen. Das beste Geschenk, das die Welt zu bieten hat, ist nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu den großen Dingen im Kosmos, die auf ihre Volljährigkeit warten. Haben Sie also keine Angst, nach diesen Spielereien des Lebens zu greifen, nach diesen Spielereien dieser Bewusstseinsebene. Greifen Sie nach ihnen, schnappen Sie sich eine ganze Handvoll, spielen Sie mit ihnen, bis Sie müde sind. Dafür sind Sie ja schließlich gemacht. Sie sind für unseren ausdrücklichen Gebrauch gemacht, nicht um sie anzuschauen, sondern um mit ihnen zu spielen, wie Sie es wünschen. Bedienen Sie sich. Es gibt ein ganzes Geschäft voller dieser Spielzeuge, die darauf warten, von Ihnen begehrt, gefordert und genommen zu werden. Seien Sie nicht schüchtern. Ich will nichts mehr von diesem albernen Gerede hören, die Dinge seien zu gut für Sie. Sie waren wie der kleine Sohn des Kaisers, der dachte, die Zinnsoldaten und die Spielzeugtrommel seien viel zu gut für ihn und sich weigerte, nach ihnen zu greifen. Sie erkennen instinktiv, dass nichts zu gut für sie ist. Sie wollen alles, was in Sicht ist, um damit zu spielen. Und sie scheinen zu glauben, dass die Dinge von Rechts wegen ihnen gehören. Und das ist die Geisteshaltung, die wir nach dem göttlichen Abenteuer suchen, kultivieren müssen. Wenn wir nicht wie kleine Kinder werden, können wir das Himmelreich nicht betreten. Die Dinge, die wir um uns herum sehen, sind die Spielzeuge des Kindergartens Gottes. Spielzeuge, die wir für unsere Spielaufgaben benutzen. Bedienen Sie sich an ihnen. Fragen Sie ohne Scheu nach ihnen. Verlangen Sie so viele, wie Sie gebrauchen können. Sie gehören Ihnen. Und wenn Sie nicht genau das sehen, was Sie wollen, fragen Sie danach. Es gibt einen großen Vorrat in den Regalen und Schränken. Spielen, spielen und spielen Sie nach Herzenslust. Lernen Sie, Matten zu weben, Häuser mit den Blöcken zu bauen, Umrisse auf die Quadrate zu nähen. Spielen Sie das Spiel durch und spielen Sie es gut. Und fordern Sie alle geeigneten Materialien für das Spiel. Seien Sie nicht schüchtern. Es gibt genug für alle. Aber vergessen Sie das nicht, auch wenn dies alles wahr ist, sind die besten Dinge immer noch nur Spielzeuge, Klötze, Matten, Würfel und all der Rest. Nützlich, sehr nützlich für das Lernen der Lektionen. Angenehm, sehr angenehm zum Spielen und begehrenswert für diese Zwecke. Holen Sie so viel Spaß und Gewinn aus dem Gebrauch der Dinge heraus wie möglich. Stürzen Sie sich mit ganzem Herzen in das Spiel und spielen Sie es aus. Es ist gut. Aber denken Sie daran, verlieren Sie nie die Tatsache aus den Augen, dass diese guten Dinge nur Spielzeuge sind, ein Teil des Spiels. Und Sie müssen vollkommen bereit sein, sie beiseite zu legen, wenn die Zeit kommt, in die nächste Klasse überzugehen und nicht weinen und trauern, weil Sie Ihre Spielzeuge hinter sich lassen müssen. Erlauben Sie sich nicht, übermäßig an ihnen zu hängen. Sie dienen ihrem Nutzen und Vergnügen, aber sie sind kein Teil von ihnen. Sie sind nicht wesentlich für ihr Glück auf der nächsten Stufe. Aber binden Sie sich nicht an sie. Sie sind gut, um sie zu benutzen und mit ihnen zu spielen, aber sie sind nicht gut genug, sie zu benutzen und sie zu einem Spielzeug zu machen. Lassen Sie nicht zu, dass die Spielzeuge den Spieß umdrehen. Das ist der Unterschied zwischen dem Meister der Umstände und dem Sklaven der Umstände. Der Sklave denkt, dass diese Spielzeuge echt sind und dass er nicht gut genug ist, um sie zu haben. Er bekommt nur wenige Spielsachen, weil er sich nicht traut, nach mehr zu fragen und verpasst den größten Teil des Spaßes. Und dann, weil er die Spielzeuge für echt hält und nicht weiß, dass es noch mehr davon gibt, hängt er sich an die kleinen Schmuckstücke, die ihm in die Hände fallen, und lässt sich von ihnen versklaven. Er hat Angst, dass sie ihm weggenommen werden könnten, und er hat Angst, über den Boden zu watscheln und sich an den anderen zu bedienen. Der Meister dagegen weiß, dass er sie alle haben kann. Er verlangt von Tag zu Tag, was er braucht, und macht sich keine Sorgen, dass er sich überfordert. Denn er weiß, dass es viel mehr gibt und dass er nicht um sie betrogen werden kann. Er spielt, und er spielt gut. Er hat eine gute Zeit im Spiel. Und er lernt seine Kindergartenlektionen im Spiel. Aber er hängt nicht zu sehr an seinen Spielsachen. Er ist bereit, das abgenutzte Spielzeug wegzuschmeißen und nach einem neuen zu greifen. Und wenn er in den nächsten Raum gerufen wird, um befördert zu werden, lässt er die abgenutzten Spielsachen des Tages auf den Boden fallen und marschiert mit leuchtenden Augen und zuversichtlichem Gemüt in den nächsten Raum, in das große Unbekannte, mit einem Lächeln auf seinem Gesicht. Er hat keine Angst, denn er hört die Stimme der Lehrerin und weiß, dass sie dort auf ihn wartet, in diesem großen nächsten Raum. Kapitel 16. Gesetz, nicht Zufall. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem Mann über die anziehende Kraft der Gedanken. Er sagte, er glaube nicht, dass Gedanken etwas zu ihm hinziehen könnten und dass alles eine Frage des Glücks sei. Er hatte festgestellt, dass das Pech ihn unerbittlich verfolgte und dass alles, was er anfasste, schiefging. Das war immer so und würde immer so sein. Er hatte sich daran gewöhnt. Wenn er etwas Neues in Angriff nahm, wusste er schon vorher, dass es schiefgehen würde und dass nichts Gutes dabei herauskommen würde. Oh nein, soweit er sehen konnte, war an der Theorie des anziehenden Gedankens nichts dran. Es war alles eine Frage des Glücks. Dieser Mann erkannte nicht, dass er durch sein eigenes Geständnis ein höchst überzeugendes Argument für das Gesetz der Anziehung lieferte. Er sagte aus, dass er immer damit rechnete, dass die Dinge schiefgehen würden und dass sie immer so eintraten, wie er es erwartet hatte. Er war ein hervorragendes Beispiel für das Gesetz der Anziehung. Aber er wusste es nicht, und kein Argument schien ihm die Sache klarzumachen. Er war dagegen, und es gab keinen Ausweg. Er rechnete immer mit dem Unglück, und jedes Ereignis bewies, dass er recht hatte und dass die Position der Mentalwissenschaft nur Unsinn war. Es gibt viele Menschen, die zu glauben scheinen, dass das Gesetz der Anziehung nur dann wirkt, wenn man hart, stark und beständig wünscht. Sie scheinen nicht zu erkennen, dass ein starker Glaube ebenso wirksam ist wie ein starker Wunsch. Der erfolgreiche Mensch glaubt an sich selbst und an seinen letztendlichen Erfolg. Er kümmert sich nicht um kleine Rückschläge, Stolperer, Stürze und Ausrutscher, sondern drängt eifrig auf das Ziel zu, wobei er die ganze Zeit daran glaubt, dass er es erreichen wird. Seine Ansichten und Ziele mögen sich im Laufe des Fortschritts ändern, und er mag seine Pläne ändern oder sie für sich ändern lassen, aber in seinem Herzen weiß er die ganze Zeit, dass er schließlich ankommen wird. Wer ebenso fest daran glaubt, dass er scheitern wird, wird unweigerlich scheitern. Wie könnte er das verhindern? Das ist kein besonderes Wunder. Alles, was er tut, denkt und sagt, ist von dem Gedanken des Scheiterns durchdrungen. Andere Menschen fangen seinen Geist auf und trauen ihm oder seinen Fähigkeiten nicht, was er wiederum als weitere Anzeichen seines Unglücks abtut, anstatt es auf seinen Glauben und seine Erwartung des Scheiterns zurückzuführen. Er suggeriert sich selbst die ganze Zeit das Scheitern, und er übernimmt unweigerlich die Wirkung der Autosuggestion. Dann wiederum verschließt er durch seine negativen Gedanken jenen Teil seines Geistes, aus dem die Ideen und Pläne kommen sollten, die dem Erfolg förderlich sind und die demjenigen kommen, der den Erfolg erwartet, weil er daran glaubt. Ein Zustand der Entmutigung ist nicht derjenige, in dem uns gute Ideen kommen. Nur wenn wir begeistert und hoffnungsvoll sind, entwickelt unser Geist die guten Ideen, die wir umsetzen können. Die Menschen spüren instinktiv die Atmosphäre des Scheiterns, die einige ihrer Mitmenschen umgibt. Und andererseits erkennen sie etwas an anderen, das sie dazu veranlasst, wenn sie von einem vorübergehenden Missgeschick hören, das einem solchen Menschen widerfährt, zu sagen, »Oh, er wird schon irgendwie zurechtkommen. Man kann ihn nicht unterkriegen.« Bereinigen Sie Ihre geistige Atmosphäre. So etwas wie Zufall gibt es nicht. Das Gesetz gilt überall, und alles, was geschieht, geschieht aufgrund des Wirkens des Gesetzes. Sie können nicht die einfachste Sache nennen, die jemals durch Zufall entstanden ist. Versuchen Sie es und führen Sie die Sache dann einer endgültigen Analyse zu, und Sie werden sehen, dass sie das Ergebnis des Gesetzes ist. Es ist so einfach wie Mathematik. Plan und Zweck, Ursache und Wirkung. Von den Bewegungen der Welten bis zum Wachstum eines Senfkorns. Alles ist das Ergebnis des Gesetzes. Der Fall des Steins den Berghang hinunter ist kein Zufall. Kräfte, die seit Jahrhunderten am Werk waren, haben ihn verursacht. Und hinter dieser Ursache gab es weitere Ursachen und so weiter, bis die ursachenlose Ursache erreicht ist. Und das Leben ist nicht das Ergebnis eines Zufalls. Das Gesetz ist auch hier. Das Gesetz ist in vollem Gange, ob Sie es wissen oder nicht, ob Sie daran glauben oder nicht. Sie können das unwissende Objekt sein, auf das das Gesetz einwirkt, und sich alle möglichen Schwierigkeiten einhandeln, weil sie das Gesetz nicht kennen oder sie sich ihm widersetzen. Sie können aber auch in die Wirkungsweise des Gesetzes eintauchen, sozusagen in seinen Strom geraten, und das Leben wird ihnen ganz anders erscheinen. Sie können sich dem Gesetz nicht entziehen, indem sie sich weigern, etwas mit ihm zu tun zu haben. Es steht ihnen frei, sich ihm zu widersetzen und alle Reibungen zu erzeugen, die sie wünschen. Dem Gesetz schadet es nicht, und sie können es aufrechterhalten, bis sie ihre Lektion gelernt haben. Das Gesetz der gedanklichen Anziehung ist ein Name für das Gesetz, oder besser gesagt, für eine Erscheinungsform davon. Ich sage es noch einmal. Ihre Gedanken sind reale Dinge. Sie gehen von ihnen in alle Richtungen aus, verbinden sich mit Gedanken ähnlicher Art, widersetzen sich Gedanken anderer Art, bilden Kombinationen, gehen dorthin, wo sie angezogen werden, fliegen weg von den Gedankenzentren, die sich ihnen widersetzen. Und ihr Geist zieht die Gedanken anderer an, die von ihnen bewusst oder unbewusst ausgesandt worden sind. Aber er zieht nur solche Gedanken an, die mit seinen eigenen in Harmonie sind. Gleiches zieht Gleiches an, und Gegensätze stoßen Gegensätze ab, in der Welt der Gedanken. Wenn Sie Ihren Geist auf den Grundton von Mut, Zuversicht, Stärke und Erfolg einstellen, ziehen Sie Gedanken ähnlicher Art zu sich, menschenähnlicher Art, Dinge, die zu Ihrer geistigen Stimmung passen. Ihr vorherrschender Gedanke oder Ihre Stimmung bestimmt, was zu Ihnen hingezogen wird. Wählen Sie Ihren geistigen Bettgenossen aus. Sie setzen heute Gedankenströme in Gang, die mit der Zeit Gedanken, Menschen und Zustände zu Ihnen ziehen werden, die mit der vorherrschenden Note Ihrer Gedanken harmonieren. Ihre Gedanken werden sich mit denen anderer Menschen mit gleichem Wesen und gleicher Gesinnung vermischen. Und sie werden voneinander angezogen werden und sicherlich früher oder später mit einem gemeinsamen Ziel zusammenkommen. Es sei denn, der eine oder andere von ihnen ändert den Strom seiner Gedanken. Lassen Sie sich auf die Funktionsweise des Gesetzes ein. Machen Sie es zu einem Teil von sich selbst. Lassen Sie sich auf seine Strömungen ein. Bewahren Sie Ihr Gleichgewicht. Stellen Sie Ihren Geist auf den Grundton von Mut, Zuversicht und Erfolg ein. Kommen Sie in Kontakt mit all den Gedanken dieser Art, die stündlich aus Hunderten von Köpfen strömen. Holen Sie sich das Beste, was in der Gedankenwelt zu haben ist. Das Beste ist da, also geben Sie sich mit nichts weniger zufrieden. Gehen Sie eine Partnerschaft mit guten Geistern ein. Lassen Sie sich auf die richtigen Schwingungen ein. Sie müssen es leid sein, von den Operationen des Gesetzes hin und her geworfen zu werden. Kommen Sie in Harmonie mit ihm.